dich einfach um, kümmere dich um nichts. Und mit dem, was in dem bin ich deutlich und verständlich. Wenn nicht, dann sagt es. Und mit dem zu beginnen, womit der Aufsatz von dem Rot aufhört. Hier argumentiert einer, der ein Menschenbild korrigieren will. Wer die Szene ein bisschen verfolgt, macht da auch sehr viel Furore für sein Menschenbild. Er eckt an. Manche meinen, das wäre ein Skandal, was er behauptet. Es herrscht große Aufregung. Juristen sehen sich um eine der heiligsten Kühe unseres westlichen Abendlandes gebracht, weil der Mann glatt sagt, sowas wie Strafe und sowas, total unangemessen, angesichts dessen, wie der Mensch beschaffen ist. Philosophen sind sehr empört, weil der Mensch angeblich denaturiert wird. Das ist das, was er zum Schluss sagt, worauf er anspielt. Der Aufsatz selbst hingegen ist ein Stück wissenschaftliche Theorie, ist ein Bericht eines Hirnforschers über das, was er tut, was ihn antreibt, und der ist komplett. Der Autor hat sehr viele andere Bücher auch noch geschrieben, aber im Wesentlichen ist das die Essenz dessen, was er vertritt. Also, Vorschlag, wir gehen dem Bericht, den er hier abliefert, sachlich, ganz unaufgeregt, ohne jede vorgefasste Meinung, einfach mal durch. Er fängt an mit einem Bericht, was Stand der Hirnforschung ist, womit sich seine Disziplin befasst. Schon von alters her hat man angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie geht denn das, eine Hirnverletzung und ein Teil der Motorik fällt aus. Eine Verletzung im Hirn anderswo und das Bewusstsein ist gestört. Der Mensch spricht nicht, kann nicht mehr, verwechselt was oder ist desorientiert und so zu. Von diesen phänomenologischen Befunden aus hat man sich auf den Weg gemacht, zurück zum Organ. Ein langer Weg, bepflastert mit merkwürdigen Vorstellungen, was Sinnesorgane wären. Also gibt er den Bericht aus dem alten Griechenland. Dann ist man draufgekommen, dass da bestimmte Zellen da oben wirken, Neuronen. Dann hat man sich mit den Verbindungssystemen dieser Neuronen befasst. Reizen, wie die übermittelt werden. Dann hat man Prinzipien der Erregungsverarbeitung oben festgestellt. Berichtet er alles? Also jetzt dass ein Hirnphysiologe jetzt gleich sein Studium beenden könnte, das nicht, aber er gibt einen sachlichen Bericht über die Entdeckungen, über den Fortschritt dieser Wissenschaft. Dass man sich dann die Erregungsverarbeitung im Wege der Übertragung von Stromimpulsen dann auch gleich wieder vorgestellt hat wie ein Telegrafenamt. Okay, später die Entdeckung, dass das mit chemischen Prozessen einhergeht, dass der Transmitter eine Rolle spielen und so zu. Man könnte den Fortschritt der Wissenschaft ergänzen. Um neuere Befunde geht uns nichts an. Wir können festhalten, Hirnforschung untersucht Struktur und Funktion des Gehirns. Ich bin jetzt geistig auf Seite 104 unter der Überschrift Unendliche Komplexität, wo er sagt, Naja, circa 100 Billionen Synapsen. Dabei ist jede Nervenzelle und jede Synapse ein Wunderwerk an Informationsverarbeitung. Er fährt fort. Was nimmt man nach all diesen Fortschritten in der Hirnforschung zu Beginn des 21. Jahrhunderts über das Verhältnis von Geist und Gehirn als einigermaßen gesichert an? Ich will auf eins hinweisen. Unbedingt logisch ist diese Frage nicht. Die Wissenschaft, von der er erzählt hat, die ist ja gerade, wenn man will, von der Phänomenologie, vom Geistigen, weggegangen. Die ist hin zum Hirn, die hat untersucht, wie geht da oben die stoffliche Materiatur, was passiert da alles? Die hat das Geist, ne? Also nehmen wir das als Kürzel auch für den Rest des Vortrags, für Subjektivität, für Fühlen, Empfinden, Vorstellen, Denken. Ne? Die hat das unterstellt. Die ist von diesen Äußerungsformen der Subjektivität weg hin aufs Organ und schaut, was passiert dort. Es ist eine gewisse Einengung, die mit dieser Fragestellung verbunden ist, denn das zentrale Nervensystem ist für sehr viel verantwortlich. Das steuert sehr viele Prozesse und die wissenschaftliche Erforschung derselben geht sehr oft weg vom unmittelbaren Schauplatz des Denkens hier oben. Da hat man es mit zu tun, dass man herausbekommen möchte, wie geht denn Verdauung, ein höchst komplizierter Prozess. Ein Weg, der wegführt von hier oben. Dann untersucht man, wie funktionieren neuronale Netzwerke bei nun wirklich sehr ungeistigen Kreaturen, Meeresschnecken zum Beispiel, kriegt da was raus über einen Steuerungsmechanismus und fragt dann, wie kann ich den eventuell übertragen auf das, was hier oben abläuft. Also man befasst sich ganz woanders als nur im Gehirn mit den Funktionsweisen, mit den Steuerungsfunktionen des zentralen Nervensystems. Auch dort, wo vom Geist gar keine Rede ist. Da wird viel geforscht, wo es ums Denken eigentlich gar nicht geht. Dennoch, er lädt uns ein und sagt, ja, seine Hirnforschung, seine Naturwissenschaft, die kann zum Thema Geist und Gehirn was sagen. Und jetzt nehmen wir mal die Auskunft. Bewusste Wahrnehmung, Denken, Aufmerksamkeit, aber auch Gefühle und Willensakte sind untrennbar an Hirnprozesse gebunden. Man kann mit Hilfe moderner Bildgebungsverfahren in groben Grenzen von der Aktivität bestimmter Hirnzentren auf die gleichzeitig ablaufenden geistigen Prozesse schließen und umgekehrt. Untrennbar gebunden. Jawohl, das ist die Prämisse der Hirnforschung. Das ist das, womit sein Bericht auch angefangen hat, dass Geist und Gehirn eng zusammenhängen. Das war schon im Altertum bekannt. Man kann sagen, die geistigen Leistungen beruhen auf dem Funktionieren des Gehirns. Da soll man jetzt, wenn ich so einen Spruch sage, der kommt einem sehr dünn vor, nicht an zwei verkehrten Stellen ein bloß reindenken. Man soll nicht sagen, ach, das ist ja dann das Gehirn, das ist ja dann bloß die Grundlage vom Geist. Geist ist was ganz was anderes. Das sagt das Argument Grundlage eben nicht. Geist ist schon was Besonderes. Aber eben nicht getrennt von dem, was hier oben stofflich abläuft. Das sagt das Argument Grundlage. Man soll auch nicht ein anderes bloß setzen und sagen, naja, Wenn das die Grundlage ist, dann ist ja der Geist bloß das abgeleitete Derivat davon. Dann ist ja das bloß ein Epiphänomen. Gibt eine Theorie, die das behauptet. Es ist erstmal nichts gesagt. Es ist schon was gesagt, aber man soll das, was gesagt ist, dass das Denken hier oben seine materielle Grundlage hat, das soll man so stehen lassen und nicht mit Falschen bloß befrachten. Ein Beispiel, wer es kennt, wenn man Marx geblättert hat, da sagt der Marx, naja, das Finanzkapital hat seine Grundlage im produktiven Kapital. Er sagt aber auch, das Finanzkapital, das kann sich und entwickelt sich auch zu was Eigenständigem und nimmt dann seine Grundlage auch für sich in Dienst. Sodass man am Ende fragen muss, inwieweit wird denn am Finanzüberbau überhaupt noch bemerklich, wo seine Grundlage ist. Also diese Dialektik ist gemeint, wenn gesagt wird, Geist, Denken hat hier oben seine materielle Grundlage. Jetzt kommt ein starkes Argument. Wir schließen von den Prozessen hier oben auf die geistige Phänomenologie und vice versa. Parallelität ist sein Argument, Korrelation. Was sagt es der Sache nach, wenn das korreliert ist miteinander? Ja, es sagt, paraphrasiere den Gedanken nur, materielle Prozesse dort oben sind die Existenzweise des Geistigen. Ich kann es umgedreht mit einem klassischen Spruch sagen, im Geist, sagt Lenin, hat die Materie ihre höchste Organisationsform. Das klingt nur absolut hochtrabend, ist der Sache nach aber total unspektakulär. Das, was er so schreibt, diese 100 Billionen Synapsen, jeder für sich ein Wunderwerk an Informationsverarbeitung, ne? Das ist die Sache von der höchsten Organisationsform der Materie. Und das kennt jeder von sich. Wenn wir denken, dann sind wir im sachlichen Sinne frei. Wir spüren keine Neuronen beim Denken. Wir merken nichts von dem stofflichen Prozess, der unseren Gedanken, unserem Fühlen, unseren Vorstellungen zugrunde liegt. Das Denken ist für sich genommen eine total unkörperliche Leistung und die hat es in sich. Die geht nicht, gerade weil sie nicht aufgeht, in der bloßen Selbstbefassung des Organismus mit sich. Erlaubt sie uns den Zugriff auf die Gegenstände der Welt. Erst geistig, dann theoretisch und dann praktisch. Wir aneignen uns die Objekte draußen, ideell, das ist Denken. Wir gehen dann auf den Grund, machen sie dann, wenn wir wissen, wie sie gehen, unserem Interesse dienstbar und kriegen so die Welt auch praktisch in den Griff. Das ist das, sage ich mal, das Große. Also was der Lenin in seinem Spruch auch emphatisch meint. Als Schranke übrigens merkt jeder den Zusammenhang umgekehrt, von dem ich jetzt gerade rede. Ich habe die eine Seite in den Vordergrund gestellt, die Freiheit des Denkens von. Der Rückruf kommt prompt. Denken macht müde. Und das ist nicht zu knapp. Du wirst nach 2 Stunden merken, wie die Konzentration den Bach runtergeht. Da wird im Hirn beim Denken mehr Zucker verbrannt als im Oberschenkel. Ja, was macht man? Man schickt den Geist schlafen. Jeder kennt es auch, wie sehr einem Alkohol, Tabletten oder sonstige Ingredienzen die Konzentration versauen. Da merkt man den Konnex negativ, der zwischen Körper und Geist ist. Es geht auch ganz brutal. Frag mal einen Boxer, was er denn so sieht, wenn er einen Schlag auf die Nuss kriegt. Dann sieht er Sterne. Der Volksmund sagt, er hört Engel singen. Und das sind keine Täuschungen. Der sieht Sterne. Ihr könnt euch die Augen reiben. Da seht ihr sofort Sterne, obwohl sie nicht da sind. Die ganzen Sprüche, die ich jetzt gesagt, so sagen wollte, sollten eine rationelle Erledigung der Frage sein, die ich für sehr dumm halte, also nicht für sachlich nicht begründet halte. Ist er jetzt abhängig von oder ist er unabhängig von? Nein, man muss schauen, worin er unabhängig ist und worin er abhängig ist. Das ist die rationelle Befassung. Und die ist mit seinem, also hier bin ich jetzt wieder beim Hirnforscher, die ist mit seinem Spruch der Korrelation, oder mit seinem Gedanken der Korreliertheit beider, gefasst. Geist setzt manches voraus an Naturnotwendigkeiten, denen zu gehorchen ist. Und wenn das klappt, kommt, das ist sein Spezifikum, was anderes raus als Natur. Die kommt dann nicht mehr vor. Und das geht so weit, dass ein Hirnforscher gedanklich und instrumentell praktisch sich am Organ zu schaffen macht, welches denkt, mit dem er denkt. In seinem Zettel, auf eins will ich noch hinweisen, das, was ich ausgeführt habe, wird sehr unscharf gefasst, übrigens, wenn er sich äußert. Jeder Aspekt einer bewussten oder unbewussten Wahrnehmung und so weiter und so weiter scheint eine genaue Entsprechung im neuroelektrischen und neurochemischen Geschehen ganz bestimmter Hirnzentren zu besitzen. Und dann sagt er noch, es zeigt sich eine enge Verwobenheit von geistigen Leistungen und Gehirnprozessen. Das mit der engen Verwobenheit ist eigentlich ein Rückfall gegenüber dem von ihm selber ausgesprochenen Gedanken, es gibt dort oben keine Trennung. Oder wenn wir denken, existiert sich das nicht getrennt von. Das ist sein Argument und dieses Argument ist richtig. Jetzt beginnt es leider mit einem kleinen Übergang. Ist damit das Geist-Gehirn-Problem ein für alle Mal gelöst und entzaubert? Ein Philosoph, der Geist als grundsätzlich verschieden vom materiellen Gehirn ansieht und Dualist ist, wird sich durch solche Befunde, sollten sie denn zutreffen, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Nichts davon, so der Dualist, widerspricht dem Bild vom autonomen Geist, der das Gehirn als Instrument seiner Verwirklichung in der Welt gebraucht, wie ein Pianist den Konzertflügel zur Umsetzung seiner Interpretation einer Beethoven-Sonate. Man muss schon dagegen fragen, hat er nicht selbst mit seiner Rede von der Korrelation zwischen beiden Seiten, vom Miteinander, vom ungetrennten Dasein des Geistes von seiner stofflichen Grundlage, hat er da nicht den Philosophen widerlegt. Der Philosoph, der ihm sagt, er nennt ihn Dualisten, ich würde ihn Idealisten nennen. Der Philosoph, der ihm die Vorstellung aufmacht, ja, das ist mein Werkzeug, mein Instrument und Geist, das ist, ich weiß nicht von woher, ein göttlicher Funke oder sonst was, kommt von außen und bedient sich dieses Werkzeugs. Diese Vorstellung macht der Philosoph ja auf, er zitiert sie auch. Und die hat er der Vorstellung, hat er ihrem Boden entzogen mit seiner Rede von der Korrelation, mit dem ungetrennten Dasein. Er fragt sich oder wirft die Frage auf, tja, bin ich denn schon fertig mit dem Philosophen? Das ist lustig. Wenn einer miteinander sagt, also Geist und Stoff hier oben, immer wenn ich denke, läuft hier oben was ab, dann sagt man eben keine Trennung. Das gibt es nicht getrennt. Wie die Vermittlung aussähe, ja, das wäre Sache der Wissenschaft, das müsste man dann erklären, genau bestimmen. Das aber liegt ein wenig die Fragestellung, die er hier zitiert und auf die er sich einlässt, die liegt ein wenig windschief zu seiner eigenen Erklärung. Da wird gefragt, also die Erklärung hat geheißen, keine Trennung, beides zusammen. Und hier wird gefragt, was ist denn eigentlich die Ursache von was? Die Vorstellung des Philosophen, die er zitiert, reißt den Prozess auseinander in zwei Seiten, in eine Ursache und in eine Wirkung. Ist der Gedanke klar? Wer fragt, wer zwei Instanzen postuliert hier oben, bringt in einem Prozess, dessen beide Momente miteinander verwoben sind, sein Argument, auch richtig, bringt gegen diese Aussage eine sachfremde Vorstellung in die Welt, nämlich die Frage nach einer Ursache und nach einer Wirkung. Und diese Frage ist der Sache, auf die sie appliziert wird, gegenüber sehr äußerlich. Da kann man sich entscheiden. Da ist der Philosoph dafür, der Geist ist die Ursache und dann passiert die Wirkung. Der Geist, den denke ich mir mal frei von seinem stofflichen Apparat hier oben, bedient sich des Geistes wie ein Konzertpianist des Flügels. So ist die Vorstellung. Da sagt der Hirnforscher seltsamerweise nicht, ja, was für eine verkehrte Vorstellung. Er weist das gar nicht zurück. Er sagt nicht, Mensch, dein Konstrukt, was ganz den Geist als immateriell zu denken, so immateriell, dass der ohne körperliche Wesenheit ist und dann greift er von außen praktisch auf sein Instrument zurück. Das weist er gar nicht zurück. Er sagt im Fortgang, ein solcher interaktiver Dualismus ist erst dann widerlegt oder hinreichend unplausibel gemacht, wenn es gelingt nachzuweisen, dass Geist nicht vor dem Neuronalen oder gleichzeitig mit ihm auftritt, sondern dass neuronale Prozesse, die mit dem Entstehen von Geistzuständen verbunden sind, diesen zeitlich messbar vorausgehen und dass man bestimmte Bewusstseinszustände in voraussagbarer Weise im Gehirn erzeugen oder verändern kann. Da merkt man, worauf der raus will. Wo der Philosoph sagt, ich habe im Geist die Ursache und im Organ die Wirkung, dreht er das Kausalitätsverhältnis einfach um. Was ich vorhin versucht habe zu sagen mit der Äußerlichkeit der Kausalitätsbeziehung angesichts eines Geschehens, dessen beide Seiten man nicht voneinander trennen kann, gedanklich und sachlich nicht, weil sachlich nicht. Das wird hier klar. Der Idealist sagt, Geist wirkt. Er sagt, ich widerlege den Idealisten, indem ich zeige, dass Geist bewirkt ist von hier oben. Das ist so wie also das Unsachliche dran ist. Ich als Hirnforscher komme in eine Diskussion rein, die läuft außerhalb der Naturwissenschaft, ein Philosoph meldet sich zu Wort, es gibt andere, es gibt religiös inspirierte Philosophen ja auch, die sagen dann gleich Gott dazu. Und da wird heftig spekuliert, wie das Geistige mit dem Materiellen und insbesondere hier oben unser Denken mit dem Hirn zusammenfiel. Wie die Übergänge vorstellbar wären. Wie klein die Befehlsfunken von dem immateriellen Geist sind. Es gibt alles in dieser Vorstellungswelt, aber das ist eben nicht Naturwissenschaft. Er bemerkt es und weist es nicht der Sache nach zurück, obwohl er das Argument vorher gesagt hat, sondern entschließt sich gegen diese Denkvorstellung zu einem Gegenprogramm. Er sagt sich, ihr habt da nicht alle Tassen im Schrank, ich weiß es besser, sondern wo ihr sagt, da ist Wirkung Ursache so, dreht er es um und will zeigen, dass es genau andersrum ist. Er will den Philosophen widerlegen, um seinem deterministischen Bild, seiner Vorstellung von, was bewirkt da was, Recht zu geben. Wenn der Philosoph falsch liegt, habe ich mit der gegenteiligen Auffassung Recht, so das Argument. Und da kündigt sich schon was an, ein etwas befangenes Argumentieren. Da wird Hirnforschung, ihre Erkenntnis, also ich meine jetzt die naturwissenschaftliche Abteilung, ein wenig instrumentalisiert für diesen Beweiszweck. Da geht es dann darum, sich mit einer Vorstellung von einer anders als philosophischen Ursache-Wirkungsbeziehung gegen die Überbauposition der anderen Seite ins Recht zu setzen. Das kündigt sich an und wie das im Einzelnen vonstatten geht, das kommt jetzt. Sein erstes Argument, mit dem er für sich meint, sich ins Recht zu setzen gegen die anderen Vorstellungen. Naja, Bewusstwerdungsprozess heißt die Überschrift, Bewusstwerdungsprozess, und er sagt dazu Folgendes. Es stellt sich heraus, dass das Auftreten von Bewusstseinszuständen, zum Beispiel das Erleben eines Wahrnehmungsinhaltes, vergleichsweise langsam abläuft. Nach dem Entstehen eines komplexen Gegenstandsbildes auf unserer Netzhaut kann es bis zu einer halben Sekunde dauern, bis uns dieser Gegenstand bewusst wird. In dieser Zeit werden hunderte Millionen von Nervenzellen in vielen Zentren des visuellen Systems aktiviert, ehe in uns der Eindruck entsteht, Doppelpunkt, dies ist das Gesicht von Peter. Ja, wenn es denn schon Bewusstwerdungsprozess heißt, ist es denn dann ein Wunder, dass dieser Prozess dauert? Und wenn wir schon wissen, dass dieser Prozess zwei Seiten hat, die miteinander verbunden sind, wie er sich ausdrückt, dann ist auch kein Wunder, dass dieser Prozess auf zwei Seiten dauert. Das ist kein Argument, was er hier sagt. Die Dauer des Bewusstwerdens. Er möchte insinuieren, also einem einflüstern, dass weil das dauert, der Weg vom Sinneseindruck bis zum Erkennen des Gesichts, dass dessen Argument wäre, dass dann, bevor wir erkennen, da oben was Vorgängiges stattfindet, sodass das Erkennen die Wirkung einer Ursache von hier oben ist. Und das ist ein schlechtes Argument. Schau, Prozess, das Argument Prozess, sagt da ein, unterstellt die Dauer, ein Verlauf, unterstellt die Dauer, den Verlauf auf beiden Seiten, also vom, ich messe die Zeit, mal blöd gesprochen, die vergeht bis der Lichtreflex dann hier weitergeleitet und hier oben und bis ich dann sage, jetzt habe ich dich wiedererkannt. Er macht aus dem, dass ich erst nach einer gewissen Zeit sage, jetzt habe ich dich wiedererkannt, baut er die Vorstellung, dann läuft hier oben also ein stofflicher Prozess ab, an dessen Ende dann erst der Bewusstseinsakt ist, ah, du bist es. Er hält, ja, und er will mit dieser, also ich meine, nicht korrekten Entgegensetzung, dass ein bewusster Vorgang allemal Zeit braucht, dass auch hirnphysiologisch in der Dauer was stattfindet. Er möchte mit dieser Entgegensetzung sein Argument erhärten, das, was ich dann sage, jetzt habe ich Bewusstsein von deinem Gesicht, ich habe dich wiedererkannt, ist die Wirkung eines vorgängigen Prozesses, der hier oben läuft. So ist es gedacht. Von ihm gedacht. Und er stellt einfach das Resultat, also klar ist Bewusstwerdung im Prozess, es dauert seine Zeit und dann hat man sein Bewusstsein. Daraus schnitzt er das sachfremde Argument. Dann läuft also, bevor wir bewusst uns über Bewusstsein über irgendwas verschaffen, hier oben etwas ab. Das tut es ja, aber dann soll er mir bitte nicht sagen, dass der Bewusstseinsakt, den ich dann habe, bewirkt worden ist von einem Prozess, der oben dann vorher stattgefunden hat. Das ist beides dasselbe. Während des Bewusstwerdens läuft hier oben der Prozess ab. Das ist so trivial wie nur irgendetwas, so ganz, auch ganz einfach. Da ist nicht mehr dahinter. Er bietet das aber als Argument für an, die Sache andersrum zu verstehen. Nämlich als erstes Argument für seine Beweisabsicht, und zu der sagt er, neuronale Prozesse, die mit dem Entstehen von Geist verbunden sind, diesen zeitlich messbar vorausgehen. Wieso zeitlich messbar vorausgehen, bitte? Er trennt es auseinander. Ja, genau. Genau. Es läuft ein Prozess, der dauert seine Zeit. Und jetzt würde ich und jeder hier hoffentlich auch sagen, ja, das ist eben der Prozess der Bewusstwerdung. Er schreibt es ja auch drüber. Das ist die Zeitdauer also, in dem, während wir uns etwas über das Bewusstsein schaffen, hier oben die neuronalen Prozesse stattfinden. Aus. Mehr ist nicht. Ja, aber er... Kannst du dir das so vorstellen, noch ein Angebot klar zu machen, er stellt das Ergebnis des Bewusstseins hier an der Stelle, ne, der Dauer seines eigenen Stattfindens gegenüber. Er reißt es auseinander. Er sagt, dann findet da oben, er stellt sich Bewusstwerdung als einen Punkt vor. Jetzt, aha, jetzt ist Bewusstsein da, ich habe sie erkannt. Und sagt, er weiß als Hirnforscher, da läuft vorher da oben was ab. Ja, sage ich, die Rede von vorhin. Bewusstsein ist dieser Prozess, der hier oben abläuft. Und er tut es auseinander zerlegen, stellt es entgegen und sagt dann, ich kann da vorgehen, was messen, bevor du Bab sagst. Und hat seinen ersten Beweis dafür, dass der Prozess hier oben vorgängig ist, also Ursache ist. Oh, das fällt zusammen. Der Prozess ist der Prozess des Erkennens von Peter. Nichts anderes. Kommt der zweite Beweis. Ebenso lassen sich mit Hilfe elektrischer Hirnstimulationen oder über das Verabreichen von chemischen Substanzen gezielt Bewusstseinszustände hervorrufen oder verändern. Wir nähern uns allmählich schon dem Bild, hier oben habe ich die Ursache für die Wirkung namens Bewusstsein, Vorstellungsbilder und Gedanken. Aber was ist das für ein Argument? Was beweist denn das, dass ich durch äußere Eingriffe chemischer oder elektrischer Art Vorstellungsbilder hervorrufen kann? Und das kann ich. Das beweist nur den Ausgangspunkt, von dem er selber herkommt. Er selbst hat vorhin argumentiert mit der Korrelationsgeschichte da vorne, Bewusstsein, stofflich betrachtet, ist ein chemischer, ist ein physikalischer Prozess. Er macht sich hier genau das Argument oder diese Identität zunutze, um durch gezielte Eingriffe auch das mal umzudrehen. Dass dann nicht irgendwas stattfindet, weil ich etwas sehe, sondern tatsächlich, sie können es, sie langen da mit Nadeln oder Strom rein und dann hab ich ein Vorstellungsbild. Gibt's? Ja, ich sage dazu, kein Wunder. Er hat es ja selber erklärt, warum das so ist. Mit seinem Argument, unsere Vorstellungsbilder, die haben da oben ein stoffliches Substrat. Eine materielle Grundlage und so, hat es geheißen vorhin. Ja, ich bin gestern angerufen worden vom Veranstalter des Abends, der mich hingewiesen hat, dass in Arte eine Sendung läuft über die neuesten Resultate der Hirnforschung. Der Aufsatz ist 10 Jahre alt. Wahrscheinlich hat er sich Sorgen gemacht, dass ich dem neuen Stand der Wissenschaft hinterher argumentiere. Ist aber nicht der Fall. Die Belege, die da kamen, das ist die neueste, also Stand der Dinge, ne? Die dokumentieren nur, wie weit man inzwischen gekommen ist bei dem, was vorhin das Argument Korrelation war. Wie weit man das materielle Funktionieren dort oben, also wie die Verbindungen gehen, wie die Netzwerke miteinander interagieren, kommunizieren, welche Areale da miteinander zusammen, alleine mit und so weiter verbunden sind. Da ist man mittlerweile so weit und hat so viele feine technologische Hilfsmittel, dass es tatsächlich gelingt, einen Querschnittsgelähmten, der nichts mehr machen kann, mit einer Schnittstelle von seinem Gehirn aus mit seinem Computer kommunizieren zu lassen. Der gibt gedanklich seinem Computer den Befehl, er soll seine E-Mail aufmachen oder sonst was. Das ist Dokumentation von dem, was ich hier versuche klarzumachen. Von dem untrennbaren Verhältnis zwischen Geist und hier oben. Das widerlegt nichts dieser These und setzt vor allen Dingen nicht die Vorstellung ins Recht, hier oben der Stoff, ja, das wäre die Kommandozentrale für. Das gilt sogar für die Fälle, wo man weiß es mittlerweile, man macht seine Experimente, wo man Leute in einen Raum rein verfrachtet und da gibt es plötzlich einen Mordduscher. Und bevor das Bewusstsein noch weiß, wo das herkommt oder was da überhaupt ist, reagieren wir schon drauf. Da gibt's, hat die Wissenschaft herausgefunden, da gibt es eben eine Schnellschaltung zu einem Alarmzentrum, Amygdala heißt das Ding. Und da reagieren wir instinktiv oder unser Organismus noch, bevor wir geistig unsere Rechenschaft darüber ablegen, warum wir das tun. So ist das nun mal. Ist das ein Beweis, dass Bewusstsein bewirkt ist durch irgendwas? Nix da. Der Fall gestern im Fernsehen, der wurde von den Menschen ja auch dementsprechend erklärt. Der sagt, so funktioniert es mit dieser Amygdala. Und dann rappeln wir uns auf und fragen, ja holla, was war denn da los? Banale Beispiele kennt auch jeder, wenn ihr auf der Straße, der Landstraße da längs fahrt und dann schert jemand aus dem Gegenverkehr, aus der Kolonne aus und überholt, dann tritt man auf die Bremse und ist schneller, als man es tatsächlich so richtig bewusst wahrgenommen hat. Das ist trivial. Man soll es zur Kenntnis nehmen, so funktioniert der Geist. Aber man soll keine falsche Theorie machen, jetzt hätte ich ihn aber total im Wickel. Nämlich als Derivat, als bewirkt von seiner Schaltzentrale hier oben. Jetzt kommt ein etwas, so schwierig ist es dann auch nicht. Ich muss darauf eingehen, weil der Mann ja auch dafür berühmt ist. Er argumentiert nicht nur so als Hirnforscher, sondern er tritt auf als Erkenntnistheoretiker. Und es gibt einen Aufsatz, aus dem ist das zitiert, was ihr auf der Rückseite findet, also auf dieser letzten Seite, wo steht drüber Zitate der Hirnforschung. Da bereitet er seinen Beweis erkenntnistheoretisch aus. Und das sind die Stellen, mit denen er öffentlichkeits- und werbewirksam wird. Und aus dem Grund habe ich sie zitiert. Nehmt mal das erste Zitat. Der Aufsatz heißt, das reale Gehirn und seine Wirklichkeit. Wir werden in ein Wahrnehmungsproblem eingeführt. problematisiert werden soll, die undeutbare Unmittelbarkeit unserer Sinnesempfindung, die Unmittelbarkeit unseres Kontakts zur Welt, mit der Welt. Jetzt geht's los. Die alltägliche sinnliche Erfahrung erweckt in uns den Eindruck, dass unser Wahrnehmungssystem in direktem Kontakt mit der Welt steht. Die visuelle Welt ist uns im wahrsten Sinn des Wortes unmittelbar augenscheinlich gegeben. Die Laute dringen unvermittelt an unser Ohr und wir betasten und begreifen die Gegenstände in unserer Reichweite unmittelbar als Gegenstände. Wir empfinden zwischen der sinnlich erfahrenen Welt und uns nichts Vermittelndes. Wir müssen nichts von ihr indirekt erschließen und erahnen. Dies unterstützt stark den erkenntnistheoretischen Standpunkt, unsere Sinnesorgane bilden die Welt ab, so gut sie eben können. Sie sind die Tore des Gehirns zur Welt. Mein Kommentar dazu: So ist es allemal. Der Eindruck, den wir von unserer Sinneswahrnehmung haben und den er hier berichtet, ist genau der, den er berichtet. Und der Eindruck kommt nicht von ungefähr. Wir täuschen uns nämlich dabei überhaupt nicht. Wir empfinden überhaupt nichts Vermittelndes. Wir haben kein Sinnesorgan dafür, wie die Prozesse da oben, die Leitungswege und so weiter vonstatten gehen. Das ist das Unvermittelte, von dem er spricht. Das Direkte, der direkte Zugang zu den Gegenständen der Welt. Ich lasse alle Unsauberkeiten im Argument bei ihm weg, das ist mir jetzt wurscht. Es geht um den Gedanken hier. Sinnliche Wahrnehmung ist etwas Unmittelbares, wie denn sonst? Und wir erfahren das auch prompt. Klar heißt das nicht, dass wir deshalb mit unserer Erfahrung auch goldrichtig liegen. Das ist in den seltensten Fällen so. Wir sehen ein Objekt und was für ein aufwendiger, komplizierter, vermittelter Prozess dieser Sinneswahrnehmung ist, klärt einem die Neurowissenschaft auf. Steht auch in jedem Medizinbuch, in Physiologie drüber steht. Das ist, wenn man inzwischen weiß, alles andere als ein einfacher Prozess. Wenn elektromagnetische Strahlung einer bestimmten Wellenlänge und Frequenz aufs Auge trifft, in elektrische Potenziale transformiert wird, die werden weitergeleitet, gehen wieder zurück, werden verarbeitet, kodiert oder sonst wie und am Ende sehen wir eine Farbe. Wie dasselbe auch mit mechanischen Reizen, mit Gerüchen, mit Schall und so weiter vonstatten geht. Ja, da klärt die Wissenschaft einen darüber auf, welche durchaus komplizierten Prozesse diesem Eindruck der Unmittelbarkeit zugrunde liegen. Die erklärt, was da alles vermittelt wird, wie die Wege der Vermittlung gehen, was also im Gehirn an Leistungen benutzt werden und wie das Nervenzentrum das schafft, was wir beim Sehen tun. Auch von der anderen Seite mal so auf der psychologischen Seite mal auf den Prozess der Wahrnehmung geblickt. Ne? Da fällt einem ja auch, wenn man sich mal da gedanklich Rechenschaft ablegt, da fällt einem ja auch sofort auf, dass es so mit der Unmittelbarkeit ja auch nicht ist. Also wenn ein Sinnesreiz ins Auge fällt, ein schwarzer, nehmen wir ihn mal den an, und ich sage zu dem, ach, ein Pferd, da findet viel statt. Da habe ich das Zufällige der Sinnesempfindung schon längst auseinandergeholt. Sortiert, mich aufs Wesentliche konzentriert, Aufmerksamkeit auf das Objekt gerichtet. Da subsumiere ich diese bunte Sinnespracht unter ein Vorstellungsbild. Das habe ich hier oben im Kopf neben allen anderen Vorstellungsbildern. Das haben wir. Wir denken in Bildern. Und wir haben sogar einen Namen für unsere Bilder. Sagt einer das Wort Pferd, jeder weiß, wie es ein Pferd ausschaut. So vermittelt ist das schon, bevor wir mal, nehmen wir das Beispiel, man macht die Augen zu, dann schaut man hin und klar, das Sehen ist jetzt nicht eine passive Registraturveranstaltung, aber man hat unmittelbar den visuellen Blick auf ein Pferd. Da ist, wenn ich sage Pferd, da ist geistig schon sehr viel passiert, Vermittelndes passiert und rationelle Psychologie klärt einen darüber auf, was da vonstatten geht. Ein Problem jedenfalls ist bei all dem nicht in Sicht. Weder wenn ich mich auf den Standpunkt der Sinnesphysiologie stelle, noch wenn ich psychologisch mir Gedanken mache darüber, was passiert eigentlich, wenn wir wahrnehmen. Jetzt aber kommt ein Problem. Eine ganz andere Perspektive tut sich auf, wenn man das Wahrnehmungsproblem nicht vom Standpunkt der Sinnesorgane, sondern vom Standpunkt des Gehirns sieht. Die spezifische Modalität der Sinnesorgane, auf der unsere Sinnenwelt zu beruhen scheint, ist hinter den Sinnesorganen offenbar verschwunden. Dort herrscht die Einheitssprache der biolektischen Ereignisse, Nervenpotenziale. Er fährt fort: Der Ort im Gehirn, an dem eine neuronale Erregung eintrifft und verarbeitet wird, bestimmt die Modalität der Sinnesempfindung, Sehen, Hören, etc., aber auch ihre Qualität. Die primären Sinnesempfindungen entstehen nicht in den Sinnesorganen, der eigentliche Sinneseindruck entsteht im Gehirn, aufgrund einer Bedeutungszuweisung nach topologischen Kriterien. All dies führt zu der merkwürdigen Feststellung, dass das Gehirn, anstatt weltoffen zu sein, ein kognitiv in sich abgeschlossenes System ist, das nach eigenentwickelten Kriterien neuronale Signale deutet und bewertet, von deren wahrer Herkunft und Bedeutung es nichts Verlässliches weiß. Die von uns erlebte sinnliche Welt ist demnach nur ein Konstrukt unseres Gehirns, wenn auch keineswegs ein willkürliches. Das Gehirn erfährt die Einwirkungen der Umwelt nicht direkt, sondern nur an und in sich selbst. Es muss aus der einförmigen Sprache der Neuronen die Vielfalt der äußeren Welt konstruieren. Dabei handelt es sich keineswegs um eine Rekonstruktion, wie einige Erkenntnistheoretiker behaupten, denn dazu müsste das Gehirn ja das Original kennen. Ja, da schüttelt mancher den Kopf, machen wir uns an die Widerlegung. Konstrukt, konstruieren, kennt man aus dem normalen Sprachgebrauch. Einerseits, na, klar, was gemeint ist, da versteht man was, dann macht man sich und die Herstellung von was produziert, was konstruiert etwas. Man kennt es aus dem Sprachgebrauch auch als Synonym von imaginieren. Bloß konstruiert, bloß gedacht, erfunden. Und er argumentiert mit beidem. Die Perspektive, die da so problematisch sein soll, mal im Einzelnen durchgenommen. Er hat eingangs berichtet von der spezifischen Modalität der Sinnesorgane, also Auge, Ohr und Tasten, was wir so haben, Geruch. Die standen, im Zitat von vorhin, noch für die unbeugbare Unvermitteltheit der Sinnenwelt. Und diese Grundlage scheint jetzt bloß eine solche zu sein. Und warum? Sein Argument heißt, weil die Sinnesreize dann, wenn sie vom primären Sinnesorgan weiter transformiert werden, ganz und gar nicht mehr spezifisch sind, weil es bloß noch bioelektrische Nervenpotenziale sind. Das ist sein ganzes Argument. Der Hirnforscher, er weiß viel besser als ich, wüsste es auch, anzugeben, wie, was ich vorhin angedeutet habe, die Vermittlung vonstatten geht. Vom Lichtreiz auf die Retina und dann weiter ins Gehirn. Der kennt sich da aus, kennt die einzelnen Namen für die Nervenbahnen genauso wie die Areale im Gehirn, die da wechselnd miteinander in Verbindung stehen, kommunizieren und so zu. In welchen assoziativen und funktionellen Verbindungen die einzelnen Prozesse da zueinander stehen, wüsste er auch zu sagen. Aber er klärt uns nicht über das auf, sondern sagt, weil der Vermittlungsprozess nach eigenen Kriterien vonstatten geht, weil das Gehirn praktisch der Chef dieser Vermittlung ist, bestimmt der auch, was da vermittelt wird. Der macht aus, was wir wahrnehmen. Das ist der Fehler, den ich mit aller Wucht deutlich machen will. Ein Argument heißt, weil die primären Sinneserfahren, Empfindungen, also die Reizungen, nach den funktionellen Prinzipien, nach denen im Gehirn die Wege laufen, weiterverarbeitet werden, verfälscht die Vermittlung den Sinnesreiz und macht aus ihm was ganz anderes, ein ganz eigenes Werk. Und zweites Argument, zweite Behauptung, dieses Werk hat dann, weil es was Eigenes ist, weil es selbst gemacht vom Gehirn, nichts mehr mit dem Draußen zu tun. Nichts mehr mit der Wahrnehmung, mit unserer Wahrnehmung der gegenständlichen Welt zu tun. Das ist seine Behauptung. Er bestreitet mit dem Argument, das Gehirn verfügt über eigene Wege der Reizverarbeitung und Vermittlung, Vermittlung und Verarbeitung, muss ich sagen. Mit diesem Argument bestreitet er die Objektivität der Wahrnehmung. Ihr könnt es klar machen. Gibt ja heute alles. Gibt eine Satellitenschüssel und einen Fernseher. Und da kann man analogen und digitalen Receiver reintun. Total unterschiedliche Vermittlungswege. Und weil die Wege der Vermittlung zwischen da oben und in den Fernseher rein unterschiedlich sein sollen, soll jeweils was anderes rauskommen? Das ist lächerlich. Es ist aber sein Argument. Also ich sehe das nicht, wo da steht, das Hirn verfälscht den Sinneseindruck. Ja, wir waren, sein erstes Zitat erinnert dich an das, die unmittelbare Gegebenheit der Sinneseindrücke. Und jetzt passiert, weil im Gehirn nach eigenen Regeln die Weitertransportierung dieser Reize verfolgt, weil da was umkodiert wird, passiert aus diesem unmittelbaren Sinnesempfinden was Eigenes. Das meine ich mit Verfälschung. Das Hirn macht was Eigenes aus dem. Das ist das Argument des Verfälschens, des Verfremdens, des Denaturierens. Und das Eigene, das meint er ganz emphatisch. Ich will ja nun auch nicht sagen, dass der Lichtreiz als elektromagnetische Welle genau so funktioniert ja nicht. Aber wenn ich eine Sinnesempfindung habe, also dieses komische Teil hier sehe, dann ist es das, was ich sehe. Das ist ein Gegenstand, den ich mir Geist erstmal visuell aneigne. Das ist das Ding außer mir und das tue ich geistig hier hinein, übers Sehen. Und dass da weder das Ding noch seine Lichtstrahlung und so ins Gehirn reinkommt, ja, dass ich mir ein Bild zusammen komponiere und dass das Gehirn seine Wege hat, dieses Bild zusammen zu komponieren, das will ich doch nicht bestreiten, das bestreitet er auch nicht. Aber, ja. Und jetzt sagt er, Witz an diesen kognitiven Prozessen ist, weil sie eigen sind, weil das Gehirn über eine eigene neuronale Sprache verfügt, existiert zwischen dem, was in meinem Kopf ist, und dem, was draußen ist, ein großer Schnitt. Das meine ich mit Verfälschung der objektiven Sinnesempfindung, mit Transformieren in was Konstruiertes, in was Unwirkliches. Ja, mein Vorstellungsbild ist wirklich. Mein Sinneseindruck im Kopf ist sehr wirklich. Es ist, wenn ich beim Sehen bin, ist es nichts anderes als dieses Ding hier hinein. Visuelle Wahrnehmung halt. Und da sagt er, nimm das, Die von uns erlebte Welt ist demnach nur ein Konstrukt. Aus der einförmigen Sprache, muss man vorstellen, aus der einförmigen Sprache der Neuronen muss das Gehirn die Welt konstruieren. Ja, merkt ihr, was ich meine mit Verfälschung? Hast du nicht was Ähnliches gesagt? Du hast doch auch gesagt, aus dem, dass da was, was ich, irgendwelche Lichtreflexe ins Auge treten, sind die Organe, und das Gehirn weitergeleitet werden, macht das Gehirn dann raus? Oder andersrum, hat das Gehirn doch schon das Konstrukt da drin, oder weißt du schon, das ist ein Pferd, wenn das so und so aussieht? Ja, so würde ich sagen, so gehen... Nein, pass auf. Macht ja nichts. Der Hammer ist, wenn ich mich betrachte, oder mit dem, was ich vorhin versucht habe, klar zu machen. Was passiert eigentlich, wenn wir einen Sinneseindruck wahrnehmen und sagen, das ist ein Pferd? Was dann konstruiert wird, das Konstruktive, das ist tatsächlich, dass wir Lichtreize zum Bild von einer allgemeinen Vorstellung zusammenfügen. Das machen wir dabei. Ich kann die Augen auch zumachen und ich habe das Bild im Kopf präsent. Das ist Konstrukt. Also wenn Denken ist nicht, oder Wahrnehmen, sinnliches Wahrnehmen, oder Wahrnehmung hier, ist nicht ein 1:1 Verhältnis, Geist praktisch der Abdruck eines Kartoffelstempels wäre. Das ist nicht so. Wir schaffen unsere Bilder, wir produzieren die. Ja. Bestimmt ja. Das ist Konstrukt, ja klar. Warum soll ich dieses Fremdwort benutzen, wenn es einfacher auch geht? Jetzt spielt er mit dem drauf an. Ne? Also er gibt ihm ja die Wegführung, insofern ist dann der Nachfall ganz nützlich. Er sagt ja auch, da oben passiert was Eigenes. Ne? Der Hammer ist, mit dem, dass da was Eigenes passiert, dass da so ein Kodierungswesen vonstatten geht. Ist das hier oben eine eigene Welt und hat mit der Welt da draußen nichts zu tun? Hat ein beliebtes Beispiel in den Vorlesungen der Sinneswahrnehmungsphysiologie sind die Belege der Sinnestäuschung, der Wahrnehmungstäuschung. Ja. Ja, das ist auch schon, was du sagst. Ja, man soll das... Ich kann auch, was ich vorhin versucht habe, klarzumachen, das mit dem Wahrnehmen eines Pferdes oder so, ne? Da bin ich ja schon in der Psychologie der Vorstellung drin, beim Denken meinetwegen. Ne? Das kann man wieder rausschmeißen. Das war für mich bloß vorhin ein Versuch, deutlich zu machen, was da an Vermittlung schon stattfindet oder schon stattgefunden hat, wenn uns etwas unmittelbar erscheint. Das war da die Hilfskrücke. Hier auf der Welt ist er, also hier auf dieser Ebene, argumentiert er auf der Ebene des Sinnesreizes. Ne? Er hat aber gleichermaßen, er unterscheidet da nicht besonders, ne? Wenn er sagt, wir nehmen, die Welt ist uns unmittelbar gegeben. Ne? Ja, da muss man schon vorsichtig sein mit solchen Sprüchen. Ne? Den Unterschied, auf den du jetzt abgehoben hast, auf den legt er auch keinen so großen Wert. Ne? Recht hast du ja allemal. Ne? Und zu Vorsicht, nehmen wir das Beispiel, das berühmte Beispiel, man hält einen Stab ins Wasser und was passiert? Man sieht den Holzstab geknickt. Wo findet die Korrektur statt? Was gibt es da zu korrigieren? Was wird korrigiert? Nein, andere Bedingungen, so geht es doch nicht. Der Sinneseindruck, der ist unmittelbar. Ich sehe ihn geknickt, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich weiß aber, woran das liegt, dass ich ihn geknickt sehe. Wenn das Argument heißt, unter anderen Bedingungen sehe ich ihn gerade, ja, dann stehe ich mein Lebtag lang auf dem Schlauch und immer vor dem Paradoxon, jetzt sehe ich ihn gerade, das Tauchen ins Wasser, ist er geknickt. Zieh ihn raus, ist er ganz, tu ihn rein, ist er geknickt. Das Denken, also das war der Hinweis. Denken geht über die Erklärung des Phänomens. Das ist überhaupt ein Irrsinn dazu zu sagen, das ist ein Trug der Wahrnehmung. Ich lache mich ja kaputt, ich nehme doch ganz korrekt wahr. Ich sehe den Stab geknickt, wo ist da ein Fehler der Wahrnehmung? Aber es kommt gleich noch ein Beispiel dazu. Ich will nur das stark machen. Klar gibt es Sinnestäuschungen. Ne? Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber da würde ich ja dann auch nicht sagen, unter anderen Bedingungen täuschen wir uns wieder nicht. Ich habe den Spannung zwischen dem Begriff Erfahrung und Wahrnehmung. Die Begriffe Erfahrung, also ja. Eben das ist ja mein Gedachte, das Verarbeitete, das Beurteilende, Wahrnehmung. Es ist aber Wahrnehmung, auf die ich dann zurückkomme, auch bei den Erfahrungen, die ich miteinander vergleiche, sind ja jeweils Wahrnehmung. Einmal sehe ich ihn gerade, einmal sehe ich ihn gekrümmt. Und dann ist natürlich jede Menge Verarbeitung, Erfahrung, andere Erfahrung dabei, dass ich das eine oder andere schließe. Ich glaube, ich habe da einen Widerspruch. Also ich tue mal ein bisschen schwer, so alles unter den einen und denselben Titel der Erfahrung runter zu subsumieren. Ne? Weil die Erfahrung, ich habe da eine andere Auffassung. Ich meine immer, dass das Denken, das Nachdenken über das Zeug, das Wegtreten von der Erfahrung ist. Das genau nicht den Schein, den man erfährt, nicht genau die Unmittelbarkeit als solche bestehen lassen, sondern da geht man weg und macht die Augen zu und denkt, was ist da eigentlich los? Und ich habe Erfahrung genau umgekehrt benutzen. Ja. Wie verarbeitet der Erfahrung überhaupt? Ja, da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich bitte um 3 Minuten Geduld. Wir kommen gleich zu einer Stelle, da kommt derselbe Zusammenhang nochmal. Also, jetzt will ich nur noch auf den einen Spaß an dem Zitat aufmerksam machen. Wie heißt denn? Ja, das Gehirn, ne? Aus der einförmigen Sprache der Neuronen die einförmige Spreu der Neuronen. Es gibt nichts Bestimmungsloseres und Unbestimmbareres als so ein Spruch. Aus dieser einförmigen Sprache, also 0 und 1, kann man sich denken, wie beim binären System, was weiß ich, muss das Gehirn die Vielfalt der äußeren Welt konstruieren. Und jetzt kommt der Hammer. Dabei handelt es sich keineswegs um eine Rekonstruktion, denn dazu müsste das Gehirn ja das Original kennen. Denkt mal nach. Ich muss aus einem bestimmungslosen Material die Welt konstruieren. Ich kann sie aber nicht rekonstruieren, so wie sie ist, weil ich kenne sie ja gar nicht. Was soll ich denn dann konstruieren? Ich soll was konstruieren, nachbilden, nachzeichnen, zu dem ich gar keinen Zugang habe. Da würde ich sagen, ist es ein bisschen zu weit getrieben mit der Erkenntnistheorie. Aber wir sind ja in Tübingen. Also habe ich den Klassiker dabei, der das Problem, dass der hier einem an der Wahrnehmung, an dem Sinnesempfinden und so weiter aufmacht. In seiner Elementarform mal hergesagt hat. Das ist der Kant. Und der schreibt in seinen allgemeinen Anmerkungen zur transzendentalen Ästhetik, also da geht es um Anschauen und so Zeug. Wir haben also sagen wollen, dass alle unsere Anschauung nichts als die Vorstellung von Erscheinung sei. Dass die Dinge, die wir anschauen, nicht das an sich selbst sind, wofür wir sie anschauen, noch ihre Verhältnisse so an sich selbst geschaffen sind, als sie uns erscheinen. Und dass, wenn wir unser Subjekt oder auch nur die subjektiven Beschaffenheit der Sinne überhaupt aufheben, alle die Beschaffenheit, alle Verhältnisse der Objekte in Raum und Zeit, ja selbst Raum und Zeit verschwinden würden und als Erscheinungen nicht an sich selbst, sondern nur in uns existieren können. Was es für eine Bewandtnis mit den Gegenständen an sich und abgesondert von aller dieser Rezeptivität unserer Sinnlichkeit haben möge, bleibt uns gänzlich unbekannt. Wir kennen nichts als unsere Art, sie wahrzunehmen, die uns eigentümlich ist, die auch nicht notwendig jedem Wesen, ob zwar jedem Menschen, zukommen muss. Das ist die etwas verkomplizierte, verquaste Originalfassung des Problems und mit einem hat er zu Beginn recht. Wenn wir so in der Welt der Erscheinungen sind, sind wir nicht beim Wesen der Dinge. Ein anderer, besserer Klassiker sagt dazu, Marx, wenn die Wesen und Erscheinungen der Dinge zusammenfielen, könnten wir uns die Wissenschaft schenken, wenn es so wäre. Ja, und was macht man dann angesichts dessen? Man macht sich ans Erkennen der Dinge. Man Erscheinung, ne? Ich habe das Ding, und was ist Erkennen? Ja, Erkennen ist, ich gebe dem Ding, was in meinem Kopf ist, dem Stoff der Erfahrung, dem gegenständlichen Stoff der Erfahrung meinetwegen, irgendwas, ich gebe dem eine andere Form. Ich vollziehe einen Formwechsel, ich, Subjekt, vollziehe einen Formwechsel in der Form, wie mir das Ding erscheint. Ich denke über es nach. Ich lasse mich meinen Denkbestimmungen an der Sache, von den Bestimmungen der Sache leiten. Denk über sie nach. Ermittel, was sie in Wahrheit ist, was ich nicht sehe, was mir nicht erscheint. Und das treibe ich so lange, bis ich die wahre Natur des Gegenstands erfasst habe. Dann reproduziere ich ihn in meinem Gedanken. Das ist die Leistung des Subjekts beim Denken. Und die ist objektiv, weil sie auf die Identität der Sache geht. Weil beim Erkennen eben bloß zählt, was Bestimmungen des Gegenstandes sind, den ich ergründen will. Und da sagt der Kant, oh, mach dir nichts vor, da kommst du nie hin. Wenn wir diese unsere Anschauung auch zum höchsten Grade der Deutlichkeit bringen könnten, so würden wir dadurch der Beschaffenheit der Gegenstände an sich selber nicht näher kommen. Denn wir würden auf allen Fall doch nur unsere Art der Anschauung, das ist unsere Sinnlichkeit, vollständig erkennen und diese immer nur unter dem Subjekt, unter den dem Subjekt ursprünglich anhängenden Bedingungen und so weiter und so weiter. Was die Gegenstände an sich selbst sein mögen, würde uns durch die aufgekehrteste Erkenntnis der Erscheinung derselben, die uns allein gegeben ist, doch niemals bekannt werden. Das Argument in seiner ganzen Dürrheit, und der Hegel hat sich sehr lustig gemacht, Zeit ist fortgeschritten, kann es nicht, macht bloß Andeutungen, Kant argumentiert, weil ich es bin, welches denkt, komme ich nie an die Sache ran. Jetzt denke ich doch gerade über die Sache nach. Kommt von ihm das Dogma, nein, weil du denkst, schaffst du es nie dahinter zu kommen. Und da macht der Hegel sich der macht sich in den verschiedenen Stellen sehr lustig drüber. In der Einleitung zur Phänomenologie, das ist bloß als Lektüre-Tipp empfohlen, sagt er zum Beispiel, ja, wenn das so ist, dass wir mit unserem Denken das Ding verfälschen, ja, dann ist es ja eigentlich so wie bei jedem Werkzeug. Jedes Werkzeug, wo ich mich zu schaffen mache an irgendwas mit, verfälscht das Ding, verändert das Ding. Naja, wenn ich das schon weiß, dann kann ich ja nach der Erkenntnis praktisch all das, was ich da an Zutat geleistet habe, an verfälschender, verändernder Zutat geleistet habe, einfach wieder abziehen. Sagt er, scheiße, dann bin ich ja wieder am Ausgangspunkt. Das ist ein Tonfall, wie man dem ein bisschen den Stachel zieht, oder wie er sich lustig macht drüber. Das andere Argument von ihm ist ja, Grenzen der Erkenntnis. Was höre ich da? Ja, wenn einer sagt, Grenzen der Erkenntnis, dann muss er doch auch über die Grenze schon hinausgeschaut haben, sonst wüsste er gar nicht von der Grenze zu reden. Ich kann doch nur Grenzen ziehen, wozwischen was, wo ich einen Überblick über beides habe. Und so zu. Noch einen anderen, viel besseren Klassiker will ich zu Wort kommen lassen. Zum selben Problem. Das ist Engels aus seiner Schrift Dialektik der Natur. Und er hat es offenbar auch mit der Bestreitung von Objektivität beim Wahrnehmen und mit der Behauptung von Mängeln unserer Sinnesorgane zu tun. Und liest in einer Zeitschrift von einem Bericht, dass Ameisen chemische Lichtstrahlen sehen. Hat man damals so ausgedrückt, das sind halt andere Frequenzen von Licht, als wir sie wahrnehmen, die hießen halt damals unbekannterweise chemische Strahlen. Okay, er schreibt, die Ameisen haben andere Augen als wir. Sie sehen die chemischen, Klammer, Fragezeichen, Lichtstrahlen. Aber wir haben es in der Erkenntnis derselben für uns unsichtbaren Strahlen bedeutend weitergebracht als die Ameisen. Und schon, dass wir nachweisen können, dass die Ameisen Dinge sehen, die für uns unsichtbar sind, und dass dieser Beweis auf lauter Wahrnehmungen beruht, die mit unseren Augen gemacht sind, zeigt, dass die spezielle Konstruktion des menschlichen Auges keine absolute Schranke des menschlichen Erkennens ist. Zu unserem Auge kommen nicht nur die anderen Sinne hinzu, sondern unsere Denktätigkeit. Mit dieser verhält sich's wieder gerade wie mit dem Auge. Um zu wissen, was unser Denken ergründen kann, nützt es nichts, 100 Jahre nach Kant die Tragweite des Denkens aus der Kritik der Vernunft, der Untersuchung des Erkenntnisinstruments, entdecken zu wollen. Ebenso wenig, wie wenn Helmholtz, das ist ein Physiker, der mit der Bemerkung zitiert wird, wenn ein Optiker ihm ein Instrument wie das Auge gäbe, würde er ihn wieder heimschicken mit dem Schmarrn. Also, nützt ebenso wenig, wie wenn Helmholtz die Mangelhaftigkeit unseres Sehens, die ja notwendig ist, ein Auge, das alle Strahlen sähe, sehe eben deshalb gar nichts. und die auf bestimmte Grenzen das Sehen beschränkende, auch dies nicht ganz richtig reproduzierende Konstruktion unseres Auges als einen Beweis dafür behandeln, dass wir durch das Auge von der Beschaffenheit des Gesehenen falsch oder unsicher unterrichtet werden. Was unser Denken ergründen kann, sehen wir vielmehr aus dem, was es bereits ergründet hat und noch täglich ergründet. Und das ist schon genug nach Quantität und Qualität. Allerdings werden wir nie dahinter kommen, wie den Ameisen die chemischen Strahlen erscheinen. Wen das grämt, dem ist nun einmal nicht zu helfen. Ein starkes Argument. Die Ameise sieht was, was wir nicht sehen. Und es ist nicht nur so, dass wir das erkennen, während die Ameise dies vermutlich nicht tut, sondern wir können beim Wege unseres Erkennens auch auf die Untrüglichkeit unseres Auges zurückgreifen. Das ist die ganz sachliche, nüchtern festgehaltene Tauglichkeit der Sinneswahrnehmung als unser Instrument fürs Erkennen, wofür er sich ja stark macht. Und das macht er stark. Ich gehe mal zurück zum Text, damit wir da wieder, ach Gott, zack, vorwärts kommen. Wir waren bei der Widerlegung des Dualismus. Ich bin auf Seite 104. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Jo, 106 oben. Das muss ich noch sagen, ja hier. Man kann durch Stimulation einer bestimmten Region unserer motorischen Großhirnrinde eine Willenshandlung, Heben des Arms, erzwingen. Dazu will ich noch was sagen. Das ist falsch. Er setzt hier die Anführungszeichen ums Erzwingen. Die gehören sich aber um Willenshandlung setzt. Was er, wenn er den Hirn aufmacht und da in das bestimmte Areal, wo die Motorik regiert wird, reinlangt und einen Stromstoß verpasst und einer hebt den Arm oder er hebt das Bein, was er damit hervorruft, ist eine Aktion, die wir aus der Welt unseres willentlichen Handelns kennen. Wenn ich mein Kommando erteile, hebt den Arm, geht der Arm hoch. Wäre ja auch blöd, wenn die motorische Reaktion dann nicht folgte. Das kennt er daher. Und er kann diesen Prozess, was er aus der Welt des willentlichen Handelns kennt, kann er tatsächlich durch Eingriffe hier oben stimulieren, kann das hervorrufen. Und wenn das passiert, dann geht es zu wie beim Kniereflex. Dann hat die Versuchsperson, an der das vollzogen wird, keine Chancen, Nein zu sagen. Die hebt den Arm, ob sie will oder nicht. Also wieder ein Argument, mit dem er das Bewirkte unseres Willens, das Bestimmte, das Determinierte, durch den physiologischen Prozess oben zeigen will, und er zeigt es mit einem falschen Argument. Weil das, was er da oben hervorruft, ist eben keine willentliche Handlung. Das ist eine Reflexgeschichte. Dann fährt er weiter fort. Also er macht sich da mit diesem Beispiel einfach nur den Umstand zunutze, dass das Gehirn über einen motorischen Apparat gebietet, den dirigiert. Ich nehme meine Brille auf und ab und der Arm reagiert und tut es. Dass die Wege auch umgekehrt vonstatten gehen können, wenn man weiß, wo man hinlangt. Ich bezweifle es nicht, und warum sollte man es auch bezweifeln? Nur wofür spricht es? Nicht für das Argument, dass hier oben ein Eingriff den Willen bewirkt. Dann hört man, ja, dass der Philosoph, den er kaputt machen will, mit seinem Geist-Gehirn-Dualismus unhaltbar ist, weil die modernen bildgebenden Verfahren darauf beruhen, dass bewusst geistige Leistungen von hoher neuronaler Aktivität begleitend sind, die viel Sauerstoff und Zucker benötigt, die ihrerseits aus der Nachbarschaft und so weiter herbeigeschafft werden müssen. Jetzt kommt nochmal das Argument von ganz zu Beginn, was ich versucht habe deutlich zu machen mit dem korrekten Gedanken von ihm. Ja, das eine ist doch bitteschön vom anderen nicht zu trennen. Jetzt wiederholt er das nochmal. Das Auftreten von Geist und Bewusstsein ist an messbare physikalisch-chemische Bedingungen geknüpft. Ohne genügend Sauerstoff und Glucose kein Bewusstsein. Geist, so lautet die hieraus sich ergebende Botschaft, ist etwas, das sich im Rahmen bekannter Naturgesetze vollzieht und sie nicht übersteigt. Jetzt muss ich mal auf Folgendes aufmerksam machen. Wie war ohne genügend Sauerstoff und Glucose kein Bewusstsein? Geist vollzieht sich im Rahmen bekannter Naturgesetze. Ja, haben wir doch gesagt. Jetzt kommt aber richtig so eingeschliffen im Text eine ganz andere Behauptung. Geist ist etwas, was sich im Rahmen bekannter Naturgesetze vollzieht, aber die nicht übersteigt. Was heißt denn das, nicht übersteigt? Das ist die Negation des Ausgangspunkts. Seines Ausgangspunkts und der ganzen Diskussion bisher. Wenn ich sage, da geht was miteinander her, das Denken, das Vorstellen und sonst was, mit den physiologischen Prozessen. Und die sind untrennbar miteinander verbunden. Dann habe ich eine Identität für sich und eine andere und behaupte etwas über beide. Wenn ich jetzt sage, die eine Identität geht doch gar nicht über die andere hinaus, die ist dasselbe. Geist ist Natur. Dann negiere ich meinen Ausgangspunkt. Und das ist verkehrt. Dann schmeiße ich ihn weg, den Geist. Dann schmeiße ich alles weg, was ich vorhin versucht habe, über die höchste Organisationsform der Materie zu sagen. Was das für ein Instrument für uns ist. Das gerade darauf beruht, dass es nicht in Natur aufgeht. Na gut. Leider sind wir noch nicht fertig. Er ist auch noch nicht fertig. Ist damit nun alles erklärt? Ich bin auf Seite 106. Unter dem Abschnitt große Fortschritte. Ist damit nun endlich alles erklärt sogar? Da merkt man, wie der argumentiert. Oder wie die Stoßrichtung der Argumentation geht. Der hat sich seinen philosophischen Pappkameraden aufgestellt und will den in jeder nur erdenklichen Richtung hermetisch widerlegt haben. Wie gesagt, das ist der Pappkamerad von ganz zu Beginn. Ich erinnere nochmal dran, es ist der sagt, das Immaterielle bewirkt das Materielle. Da dreht er den Spieß um und sagt, nein, das Materielle bewirkt. Und das will er endgültig wasserdicht machen. Ist damit nun endlich alles erklärt? Jetzt kommt eine Sinnfrage, ne? Auch wenn Hirnforscher das Entstehen von Geist und Bewusstsein aus neuronalen Prozessen im Prinzip nachvollziehen können, das Entstehen aus neuronalen Prozessen. Ja, das ist das Geist übersteigt Natur nicht. Das ist so aufzufassen, wie eben kritisiert. Aus neuronalen Prozessen im Prinzip nachvollziehen können, so ist damit nicht gesagt, warum wir so sind, wie wir sind, mit diesem Ich, dieser Gefühlswelt, dieser Lebenserfahrung, diesen Erwartungen und Befürchtungen. Allerdings zeigt die Hirnforschung zusammen mit der Entwicklungspsychologie, dass dieses Ich ebenfalls ein Konstrukt des Gehirns ist, und zwar ein vergleichsweise spätes. Man merkt, er hat schon gegen den Philosophen mit dem Argument Bewusstwerdung ist ein Zeitphänomen. Da passiert erst oben hier was und dann habe ich das Gesicht von Peter. Mit dem Argument, ich kann Wille, Vorstellung und was immer manipulativ hervorrufen. Er hat Willen und Bewusstsein als Werk der stofflichen Natur vorgestellt oder will es so weit getrieben haben, dass jedermann sieht, aha, der Philosoph sagt, Geist ist der Chef, ich sage, Hirn ist der Chef. Und jetzt kann der Philosoph ja noch eins sagen, ja schön und gut, aber eins kannst du mir nicht wegnehmen, ich bin mein eigener Chef. Ich bin schon noch Herr meiner selbst. Und wenn ich was denken will, dann will ich das denken. Wenn ich mal Bier kaufen will, will ich ein Bier haben. Die Philosophen argumentieren nicht so. Sie würden sagen, an der Unbezweifelbarkeit des Ich führt doch kein Weg vorbei. Jetzt will er das auch noch kaputt machen. Jetzt will er auch noch sagen, das Ich ist ein Konstrukt. Es ist eine Zumutung, das zu denken, und manche werden ja auch hier wahrscheinlich geneigt sein, einfach zu sagen, ja, wo bin ich nun, wo sind wir nun, was soll der Quatsch? Aber er argumentiert ja auch für sein Konstrukt. Er will auch da noch zeigen können, warum das Ich ein Konstrukt ist. Und jetzt kommt ein, ach, das ist fein. Jetzt kommt das Zitat auf Seite 107 oben. Wir sind ja auf der Ebene, wo er als Neurowissenschaftler Hand in Hand, als Hirnphysiologe Hand in Hand mit Entwicklungspsychologen dafür argumentiert, dass das Ich ein Konstrukt ist. Jetzt nehmen wir ihn mal folgsam vorteilslos bei der Hand oder beim Wort und sagen, okay, dann begründe das. Zeig uns, inwiefern ist das Ich ein Konstrukt, und jetzt kommt der Beweis. Wer das limbische System, das ist ein funktionelles Hirngeschehen, als unbewusst arbeitendes Kontroll- und Gedächtnissystem bereits im Mutterleib alles, was der Organismus tut, nach angenehm, unangenehm, anziehend, abstoßend, interessant, uninteressant bewertet und in seinen Grundzügen mit dem 3. bis 7. Lebensjahr festgelegt ist, entwickelt sich das bewusste Ich in enger Kooperation mit Sprache und Umwelt erst ab dem 3. Lebensjahr. Es wird in die unbewusste limbische Welt hineingestellt, gibt sich aber, je weiter die sprachlich-soziale Kompetenz sich entwickelt, der Illusion hin, es sei Herr im Hause. Neuere Untersuchungen zur Steuerung der Willkürmotorik legen allerdings nahe, dass dem Ich der eigene Wille vom limbisch Unbewussten vorgegeben und gestattet wird, Bewusstsein als Sphäre des sprachlich Berichtbaren, so einige Hirnforscher, also er, na, die einigen Hirnforscher sind er und seine Gefolgsleute, ist der große Interpret von etwas, was ihm weitgehend verschlossen ist, nämlich von den eigentlichen Antrieben unseres Handelns. Bewusstsein und Ich, so scheint es, sind nicht der Herr im Hause, sondern nützliche Konstrukte, die das Gehirn einsetzt, wenn es mit neuen, wichtigen, komplexen Problemen seiner natürlichen und insbesondere der sozialen Umwelt konfrontiert ist. Ach, nehmen wir das nächste gleich noch dazu, das ist ja auch harmlos. Dies könnte verstanden werden als neurobiologische Rechtfertigung der Lehre Sigmund Freuds, der in jungen Jahren ein begnadeter Neuroanatom war, wenn es nicht so schiene, als seien die Netzwerkstrukturen unbewusst limbischer Zentren anderer Art als die der sprach- und bewusstseinsfähigen Großhirnrinde, indem sie schnell lernen, aber langsam oder gar nicht vergessen. Einmal furchtkonditioniert, für immer furchtkonditioniert. So könnte es heißen, wenn einige Neurobiologen, also er, recht haben, dann wäre für einen freudschen Therapieoptimismus kein Platz. Zurück zum Wären das limbische System. Er redet unter diesem Namen von in der Wissenschaft noch umstrittenen, da forschen sie rum, Arealen, Funktionsprozessen, Zentren der Emotionalität. Und, so geht der Satz los, während das limbische System als unbewusst arbeitendes Kontroll- und Gedächtnissystem bereits im Mutterleib. Und was macht es jetzt, dieses unbewusst vor sich hin arbeitende Kontrollsystem? Nach angenehm, unangenehm, anziehend, abstoßend, uninteressant, interessant bewerten. Ein unbewusstes System bewertet. Was denn? Leistungen, die aus der Welt des Bewusstseins kommen. Ist das klar? Dass man nicht interessant, das finde ich aber interessant, dass das ein Urteil ist. Das finde ich wichtig. Eklig mag ein praktisches Gefühl sein. Meist hat man aber auch dafür schon seine guten Gründe. Also aus der Welt des Bewusstseins, des Denkens, des Vorstellens, meinetwegen auch des bewussten Empfindens, praktisches Gefühl. Ne? Da findet schon ein Vergleich statt zwischen mir und meiner unmittelbaren Entourage. Wovon ich betroffen bin, merke ich an mir. Registriere, passt mir nicht. Also da ist schon viel, viel Reflexion zugange. Bitte. Bitte. Ja. Also wie ich das jetzt hier verstehe, das limbische System, was auch wir haben. Also die Tiere, die sind so kleinste Amöbe, was sie abstoßen. Und ich kenne das nicht, sondern die stößt was ab, es zieht sie was an, die empfinden was anderes angenehmer als was als unangenehm. Das wird bei uns schon auch so sein. Nur, wenn du jetzt schon mit den Viechern kommst, ne, dann bitte schon vergleichen, nimm mal zu dem, was du jetzt sagst. Und wenn ich im Mutterleib bin, bin ich ja auch noch ein bisschen viechisch unterwegs. Da habe ich noch kein Bewusstsein von mir selber. Sagt er ja selbst. Und wie soll ich dann als dieses Wesen, was kein Bewusstsein von sich hat, nach den Kriterien interessant und uninteressant bewerten. Ich müsste doch, wenn ich etwas bewerte nach diesen Kriterien, ich müsste ja einen Vergleich unterstellen. Ich müsste mich ja trennen von dem Gegenstand der Bewertung und mir, meinetwegen meinem Interesse. Ich müsste einen Unterschied herkriegen zwischen dem Ding, ja, das taugt mir, nein, das taugt mir nicht, und mir selber. Wenn ich den Unterschied mache, dann bin ich mir selber bewusst, dann bin ich der Sache gegenüber auch mit Bewusstsein entgegengetreten. Dann mache ich einen Vergleich, einen bewussten Vergleich. Das meine ich mit dem harten Widerspruch, mit dem er hier argumentiert. Und ich nagel ihn und ich will auch dich gern auf diesen Widerspruch festnageln. Weil du, wenn du jetzt mir Frösche herbeiholst oder Tiere oder Amöben oder so, die, vielleicht verfügen die ja auch über ein limbisches System. Vielleicht haben die auch so eine instinktive Reaktion, wenn sie im falschen Fahrwasser schwimmen. Wenn es plötzlich zu sauer wird oder so. Dann sagen sie, ja, dann sagen sie nicht unangenehm. Ne? Er sagt aber, die Amöbe oder sonst was, oh, wo bin ich jetzt? Das bewerte ich jetzt automatisch als unangenehm. Das ist inadäquat. Ja, nochmal, du wirst dich noch wundern, das lebt nicht davon, von einer gewollten Unschärfe. Lies doch in sein Argument nicht rein, was nicht drinsteht. Er sagt einem, etwas als interessant, uninteressant, angenehm oder nicht angenehm zu bewerten. Das ist nicht, ich registriere dumpf, blöd wie die Nacht und zuck zurück. Nein, ich würde es anders beschreiben wollen. Der führt in die Welt eines limbischen Systems, was auch immer das ist, ich könnte es ja nachblättern, aber das ist scheiße uninteressant. Er macht ein unbewusst funktionierendes, wie drückt er sich aus, Kontroll- und Gedächtnissystem, macht er vorstellig. Und das tut mir leid, wenn er schon sagt, es bewertet nach dem Gesichtspunkt interessant, uninteressant. Dann ist das, das sind das Worte, die sind schlechterdings nicht anders zu verstehen, als die kommen aus unserer bewussten Welt raus. Und weil er das und deswegen muss er in lauter Kategorien leben, die das Ich hat, das Bewerten, das Urteilen, das macht sonst was. Also deswegen kommen alle geistigen Bestimmungen dem Worte nach vor. Ja. Aber das, was dem Worte nach als Leistung, was der Sache nach Leistung des Ich ist, des Verstandes, ja, kommt bei ihm jetzt übertragen vor, als bewirktes, bei ihm in seinem Gedankengang, als bewirktes durch lymphische Steuerung. So. Daher kommt dieses Unmut immer von Werte und hält und sein Widerspruch ist immer an der Stelle natürlich, dass das, was er ausdrückt mit es ist, was er beweisen will, es ist immer ein Böse ist. Bei dem, was er da beweisen will, die Leistungen, die da vorkommen, sind Leistungen eines Verstandes, also Leistungen eines Ich und nicht ihm eingegebene lymphische Steuerungsfaktoren. Schenk mir noch 3 Minuten. Kollege, schenk mir mal 3 Minuten. Und ich weise dir mal auf eins hin. Diesmal den Passus zu Ende. Dann weißt du, was gemeint wird. Lies einfach, was passiert denn, wenn das Ich dann fertig ist? Es wird in die unbewusste limbische Welt hineingestellt, gibt sich aber der Illusion hin, es sei Herr im Haus. Da weißt du doch, da hast du es doch, dass es keine absichtliche Unschärferelation ist, wenn der Bewerten sagt. Da passiert im Alter von 7 Jahren, hat das Ich Bewusstsein und was ist los? Was muss ich feststellen? Ausgeschissen. Das geht, das Bewusstsein ist nicht. Das ist dir ja klar, worauf der da raus will. Ja, ich will es ja zerlegen, ich will es ja kaputt machen. Und du kommst mir immer mit, ja, lies, nimm's halt mal so, nimm's halt, geh mal zu einer Möbel, die hat doch auch sowas wie, also. Die Widerlegung, die heißt, Ja, kennst du jemand anders, der sein Interesse zum Maßstab macht und die Gegenstände der Welt daraufhin überprüft? Interesse zum Maßstab? Ja, wenn ich etwas interessant finde. Dann schmeiße ich das angenehm, unangenehm, wenn es nicht einleuchtet, weg. Ich nagel ihn auf interessant finden fest. Was machst du jetzt? Was gibt es bei denen? Was? Ich habe es nicht verstanden. Du springst vom Hundertsten ins Tausende. Sagst du mir, auch ein Tier kann Interesse finden an irgendwas. Er spricht vom limbischen System. Kann man das mal festhalten für einen Moment? Ein unbewusst hier drin sitzendes Kontrollsteuerungs- und nicht der Panther, der Interesse findet am Fleischknochen. Auch nicht der Hund, der Interesse an seinem Herrn findet. Ich habe dir nicht gesagt, dass die Tierwelt unbewusst ist. Bei der Möwe hört das Verständnis auf, aber ansonsten, ja, ja. Wenn du meinst, angenehm, unangenehm sei, geistlos, mag ja sein. Ich sehe mal so. Wie kommt denn der Autor dazu, wie man hier eine geistlos gehaltene Opposition braucht, angenehm, unangenehm, mit ein paar Kommata getrennt, zu interessant, uninteressant fortzuführen, was ganz bestimmt geistlos bleiben kann? Wenn er dann weitergeführt wird und auf was hier dann mit einer Absicht hingeht, eigentlich ist das genau das gleiche am Möbel, kann man an den unangenehmen Zeit ein bloß amöbisches, unbewusstes reagieren. Dann ist praktisch und beim Verstand haargenau das gleiche der Fall, wie bei angenehm unangenehm. Das ist die Methode des Abgangs. Deswegen, Komma, angenehm unangenehm, Komma, nächste Mal an. Anziehen, abstoßen, ist schon meines Erachtens im Moment von Geistigkeit mehr drin. Aber Frau Grundchen ist nicht bloß ein biologisches. Oder jemand abstoßen, weil ist nicht bloß ein biologisches oder sonst wie in der Natur vorhandenes Gefühl. Da ist ein Interesse am Geist dabei. Man kann das sehen, das ist interessant, was endgültig im Reich des Geistes zu haben ist. Des Lebens sogar. Man sieht dann tatsächlich das Wort, wo landet das Ich, das Bewusstsein, ist nicht anders als bloße Reaktion. Bloßes Bestimmtsein von irgendwelchen Flüssigkeiten, ja, oder was wir da in den Staaten einsetzen, in den Strömen. Das war der Versuch der Widerlegung. Du müsstest. Wir können über alles reden. Nur, ich will mal durch Themenverschiebungen nicht das Argument der Widerlegung hier kaputt machen lassen. Wir können über die Viecher reden und ihre Empfindungen. Mir scheißegal. Du sollst auch nicht meinen, mir sagen zu müssen, ja, willst du negieren, dass es Unbewusstsein gibt? Ist doch nicht mein Problem. Wenn ich über Bewusstsein rede, dann rede ich über das, was in mir im Kopf drin ist. Jetzt gerade. Was anderes habe ich nicht. Dass das manchmal in sehr vielen Fällen in den Kopf reinkommt auf Wegen, die mir nicht bewusst sind. Dass mir manchmal einfällt und ich weiß nicht warum. Ja, wer wollte das bestreiten? Aber dann erkläre ich das Bewusstsein. Und wenn ich in die, Moment bitte, wenn ich in dieser Welt bin, macht er mir eine Gegenwelt auf, in der soll es ungefähr so zugehen, wie wir uns kennen von unserer bewussten Welt. Bloß eben ist die blöderweise unbewusst. Und wenn wir dann bewusst werden, was müssen wir erfahren? Keine Chance, zu irgendwas auf Distanz zu gehen, gegenüber dem, was in uns ist. Das ist sein Argument hier. Wir werden hineingestellt und bilden uns ein, wir wären Herr im Haus. Ja, ich bitteschön. Das ist das Argument, du glaubst ja nur, du entscheidest dann ab 7 Jahre, was interessant ist und was nicht. Im Grunde ist die Vorentscheidung dessen im Mutterleib gefallen. Das ist seine Argumentation. hier unbewusst arbeitende Kontroll- und Gedächtnissysteme bereits im Mutterleib alles und so weiter und dann kommt es angenehm, unangenehm. Also Kontrolle unterstellt hier eine Differenz zu einer äußeren Gefahr. Dass das Kind im Mutterleib die Stimme der Mutter hört, selbige als angenehm empfindet, beunruhigt sich findet, wenn es der Mutter schlecht geht und die Mutter ist aufgeregt. Da muss man sagen, das Kind im Mutterleib hat von sich und dem, was es an sich bemerkt, kein Bewusstsein. Dann soll man aber das, was ein Kind vor sich geht, nicht in Kategorien des Bewusstseins fassen wollen. Denn wenn man das tut, verklärt man das Bewusstsein oder vergeheimnist man das Bewusstsein in ein unbewusstes vor sich hin funktionieren. Wenn ich das Geschehen im Mutterleib mit Kategorien also aus der bewussten Welt beschreibe, dann mystifiziere ich das Bewusstsein, dann verrätsel ich das. Dann bestreite ich dem seine Objektivität, weil dann im Mutterleib wirklich nur noch unbewusst bleibt. Und was ist unbewusst? Was ist unbewusst? Das nehme ich mal noch ein Stück genauer. Wenn etwas unbewusst ist, entzieht es sich dem Bewusstsein. Dann sollte ich aber besser die Backen halten über es, weil es sich dem Bewusstsein entzieht. Unbewusstsein ist bestimmt dadurch, dass ich über es nichts sagen kann. Sonst hätte ich ja Bewusstsein über es, dann wäre es aber auch nicht unbewusst. Also bitte, zwei Dinger, ne? Ein unbewusstes Kontrollsystem. Was ist denn das für ein Hammer? Wenn ich was kontrolliere, unterstelle ich die Distanz zu irgendetwas. Unterstelle ich schon wieder mich als Herrn und geistigen Aufseher und etwas, ein Objekt, das ich kontrolliere. Ich kann nicht unbewusst kontrollieren. Und steuern schon gleich nicht. Also das habe ich gemeint, das war ja auch die weitere Fortführung von den anderen Argumenten. Da wird eine falsche Welt des Unbewussten mit Kategorien des bewussten Verstehens gezeichnet. Diesen Hammer präsentiert er einem. Und wenn er mit der Welt fertig ist, dann kann das Bewusstsein auftreten und hat ausgeschissen. Das Ich bildet sich ein, Herr der Dinge zu sein. Ja, so ein Quatsch. Ich will nicht sagen, so ein Quatsch, ich will höflich sein. Das ist Unsinn, was er vertritt. Aber dass das Ich sich imaginiert, ne? Es wäre Herr im Haus, sagt er dazu, Blödsinn, hoffnungslos. Na gut, ich habe noch ein paar Zusätze, aber ich will das jetzt alles nicht übers Knie bringen. Eins ist mir noch wichtig, ja. Geht mal auf das Zitat, bevor wir dann zum Menschenbild und zum Schluss kommen. Geht mal auf das Zitat bitte auf der Rückseite da. Die Funktionen des Ich. Das ist ja. Also ich mache es jetzt etwas kürzer, aber wenn es nicht klar werden sollte, dann steigt halt ein. Das ist ja das, womit er missionieren geht und berühmt ist. Und also das Ich als bloßen Schein zu entlarven, ne? Als letzten Schlag gegen Geistphilosophen und andere, die sagen, ach Gott, oder die Theorien vom Menschen als der Krone der Schöpfung und so weiter vertreten, da polemisiert er und sagt, alles pure Fiktion. Das Zitat heißt, naja, ich lese mal noch eine andere Stelle vor. Das Ich ist nicht der große Steuermann, für den es sich selbst hält. Das ist hier in dem alten Text, also in dem ganzen Text war es die Fiktion, Herr im Haus zu sein. Wie heißt sein Grund? Zu häufig erfahren wir, dass unsere Wünsche, Gedanken und Pläne in Richtungen gehen, die wir nicht beabsichtigen, dass wir Dinge tun, die wir nicht bzw. nicht so gewollt haben und dass uns Gefühle überwältigen. Man kann ja Dok-Dok machen, wenn einer sagt, ich ist nicht der große Steuermann, aber bitte, er argumentiert und es ist besser, man packt ihn an seinen Argumenten und zeigt dann denen, dass der Gedanke nichts taugt. Wie heißt denn sein Argument, warum das Ich eine Fiktion ist, nicht Herr im Hause ist? Herr im Haus, ne? Man kann sich manchmal was wünschen und es geht nicht auf. Ja, da schau her. Man kann einen Plan fassen und der geht daneben. Ja, da schau her. Man merkt, das sind Pseudo-Argumente. Für wen ist denn das ein Argument, dass ein Plan daneben geht? Ja, nur für das Subjekt, das diesen Plan fasst. Das ist und bleibt die Instanz, die prüft. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist das Ergebnis. Das ist nicht mein Ergebnis wie gewünscht, Scheiße sagt. Das ist das Ich, das diesen Vergleich anstellt. Und er will aus dem Umstand, dass im Leben manches daneben gehen kann, das Argument wechseln, das Ich ist eine Fiktion. Das ist der Quatsch. Jetzt gibt es das Ich, unbezweifelbar, wir bilden uns ja ein, wir leben ja diese Fiktion. Und da will ich noch auf einen Typus des Argumentierens aufmerksam machen. Das Ich hat Funktionen, lass mal weg. Was das für ein Gedanke ist? Zuschreibungs-Ich. Das Ich entwickelt eine vom Bewusstsein begleitete Instanz, über die es zu einer kortikalen Erlebniseinheit wird und damit kommt es zur Ausbildung von Identität. Offenbar ist es von großem Vorteil, in die vom Gehirn konstruierte Wirklichkeit eine Instanz hineinzusetzen, die von sich meint, die unterschiedlichen Wahrnehmungen, Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen und Gefühle seien ihre Zustände. Offenbar ist es von Vorteil, das Gehirn setzt in die von ihm konstruierte Welt eine Instanz hinein, die von sich meint, die Zustände, die sie hat, wären auch ihre eigenen. Woher hat der Mann dieses offenbar ist es von Vorteil? Man kann da viel dazu sagen, ich will bloß auf eins aufmerksam machen. Erinnert euch des Ausgangspunkts. Da war die Rede von, wo geht die Hirnforschung, wo kommt die her, wo geht sie hin? Da war der Ausgangspunkt. Ja, ich habe gewisse Hirnschädigungen, ich habe Läsionen an der einen oder anderen Stelle. Also gucke ich nach, wie es funktioniert. Daran erinnert er sich, dass in seiner Wissenschaft manchmal Hirnschädigungen vorkommen. Die haben verheerende Folgen. Da läuft man als dissoziierte Persönlichkeit rum. Man bildet sich entweder ein, man wäre Napoleon, oder man wäre gar nicht man selbst. Es gibt Krankheitserscheinungen, die sind aufgrund von Hirnfehlern, die sind so beschaffen, dass einer sein eigenes Empfinden nicht hat. Der meint, ein anderer wird in ihm wohnen. Oder er wird das Gefühl eines anderen haben. Er wird Stimmen hören und so weiter. Das soll es doch alles geben. Und das sind Krankheitsphänomene, die eins unterstellen, das intakte Ich. In der Medizin ist das das, und auch in seiner Medizin ist das der selbstverständliche Ausgangspunkt, dass einer über Ich-Bewusstsein verfügt. Das ist die Prämisse, über die man nicht redet. Das fällt nur dann als Problem überhaupt auf, wenn einer einen Schaden hat. Jetzt greift er in diese Welt rein, sagt aber nicht, dass er von dieser Welt spricht und erklärt einem die Funktion des Ich als Vermeidungsstrategie gegen Geisteskrankheit. Die Funktion des Ich ist, nicht so als dissoziierte Person herumzulaufen, wie manche dies tun, die ihren Ich-Schaden haben. Fertig habe ich eine Funktion. So wird hier gedacht. Also das ist hier das Argument. Ne? Etwas, was in seiner Wissenschaft der selbstverständlichste Ausgangspunkt ist, sonst wäre sie nicht Medizin. Die handelt Defekte, also hier handeln sie über die Defekte, über Störungen. Und den gesunden Menschen als eine Vermeidungsstrategie von Störungen zu definieren, das ist irgendwie sehr nah, also diese Konstruktion ist sehr nah an der Geisteskrankheit, die man da vermeiden soll. Ich komme dann so allmählich, läppere ich mich zum Schluss hin. Ach ja, das Handlungs-Ich, genau. Ich muss noch was sagen, der fängt sein dickes Buch, das große Buch, das Furore gemacht hat, fängt er mit der Frage an, wer oder was bestimmt unser Verhalten? Jetzt muss man sachlich bleiben und konstatieren, dass diese Frage zwar sehr oft sehr verkehrt beantwortet worden ist, von Psychologen und anderen und Moralphilosophen, Theologen, könnte man im Einzelnen durchnehmen und zeigen, warum und inwiefern verkehrt. Aber so für sich soll man nicht die ganzen falschen Antworten auf die Frage, die man kennt, in die Frage reindenken und es der zum Vorwurf machen. Für sich kommt die Frage, wer oder was bestimmt unser Verhalten, muss ich mal sagen, ganz unschuldig daher. Die hat ein offenes Ende. Kann man ein Experiment machen? Ja, machen wir mal, vergessen wir mal alles, was wir von unserer Welt wissen. Stellen wir uns als Tabula Rasa mit der Frage im Kopf, was bestimmt mein Verhalten? Ich vergesse alles, gehe morgens aus dem Haus und dann schaue ich zu, was mein Verhalten so bestimmt. Ja, da mache ich sehr schnell die Erfahrung, unmittelbar und praktisch, dass die gegenständliche Welt, in der ich mich umtreibe, nicht nur von Naturgesetzen regiert wird zum Beispiel. Dass ich ein Bedürfnis verspüre, Hunger, Durst, dass es gibt ja auch Gegenstände zur Bedürfnisbefriedigung, die aber mir nicht so einfach zugänglich sind, weil die sind Eigentum. Erste Erfahrung, komme ich nicht hin. Zweite Erfahrung, jetzt will ich es aber haben, mache ich die Erfahrung, dass man mich wegsperrt. So komme ich dann allmählich Töpfchen, Stöckchen für Stöckchen, komme ich vielleicht auf schließlich Bekanntschaft mit Notwendigkeiten, die es gibt und die bestimmen mein Verhalten. Wenn ich dann zurücktrete von meiner Erfahrung und mir Rechenschaft darüber ablege, was ist denn eigentlich los, und ich mache das korrekt, komme ich auf die Erkenntnis, oh Gott, Eigentumsordnung gibt es, wo kommt die her, vom Staat, beschützt von wem, Gewalt, wozu das Ganze, Geldwirtschaft, worauf kommt es denn da, na, mehr Geld. Ich käme, wenn ich es unbefangen betriebe, von dieser Frage käme ich zu Staatskapital und dann hätte ich Auskunft gegeben über das, was unser Verhalten bestimmt. So, das wäre der rationelle Weg. Er wirft die Frage auf und kommt zu folgenden Antworten. Die Antworten bewegen sich zwischen, das habt ihr alles auf dem Zitatenzettel, ne? Die Antworten bewegen sich zwischen den Extremen einer völligen Fremdsteuerung und einer völligen Eigensteuerung des Individuums. Ziel des vorliegenden Buches ist es, diejenigen Erkenntnisse der Neurobiologie und der Hirnforschung darzustellen, von denen ich glaube, dass sie direkt oder indirekt zu der nur interdisziplinär behandelbaren Frage nach den Determinanten menschlichen Verhaltens beitragen können. Jetzt kommt die Pointe. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wer oder was in unserem Gehirn unser Verhalten steuert. Das Bewusstsein oder das Unbewusste, Verstand oder Gefühle, das Ich oder das Es, willensfreie Planung oder Triebzwänge oder irgendeine Mischung solcher Instanzen. Zur Erinnerung, ne? Vom Verhalten war da die Rede und von der Frage, was bestimmt unser Tun? Also unser Tun im Umgang mit den Gegenständen der Welt. Subjekt, Objekt. Wir gehen um. Frage, nach welchen Gesichtspunkten? Die beiden Extreme, die er hier zitiert, haben dicke Fehler. Im einen Fall, wenn einer sagt, ich bestimme mein Verhalten, schmeißt er die gegenständliche Welt raus, an der er sich abarbeitet. Im anderen, du bist fremdbestimmt, schmeißt er raus, dass ich mich an der zu schaffen mache. Mittelwert wäre auch nicht besser, also ungefähr so 2/3 fremd, 1/3 eigen oder so ein Scheiß. Weil das Tun eben schon immer bestimmt ist, wenn es sich auf die gegenständliche Welt bezieht. Da macht sich ein Zweck zu schaffen an etwas Äußerem. Er fährt an dem, wie weit es kommt, das Subjekt mit seinem Zweck. Also ich bin immer, wenn ich von Verhalten, von Tun rede, ich kann halt nicht umhin, ich habe 2 Bezugspunkte. Mich, mein Interesse, meinen praktischen Zweck und das Äußere an dem, der sich zu schaffen macht. Und jetzt gibt er mit seiner Antwort, was für ihn die Hauptsache ist, wer oder was in unserem Gehirn steuert, seine Art und Weise bekannt, wie er den Ausgangspunkt seiner Frage negiert. Die psychologische Innenperspektive ist es, aus der sich alle Bestimmungsgründe unseres Tuns ergeben sollen. Und die kennt eben die ganze andere Seite, an der wir uns mit unserem Interesse zu schaffen machen, nicht. Die abstrahiert davon. Die löst alles, was wir an zweckmäßigen Umgang so treiben, sehr tautologisch auf, in einen inneren Antrieb als Wirkursache und in unser äußeres Tun als Resultat des eigenen Antriebs. Das ist Psychologie. Mehr steckt in dem Gedanken, wer oder was in unserem Gehirn steuern tät, erstmal nicht drin. Und jetzt ist er kein Psychologe, sondern Neurobiologe. Und das ist der zweite Hammer. Er hat vorhin ja uns erzählt, was im Gehirn gilt. Diese unbestimmbaren, einheitlichen neuronalen Signale oder Reize oder sonst was. Sonst nichts. Dass das im Gehirn so ist, das war vorhin sein Argument der Bestimmtheit der Sinneseindrücke, jede Bestimmtheit zu nehmen, die Objektivität zu leugnen. Das war die Argumentation mit, ja, der wird umkodiert in eine Einheitssprache und der dirigiert dann und deswegen ist die Welt weg. Deswegen schafft das Gehirn unsere Welt. Das war vorhin sein falsches Argument. So, und da oben, da will er jetzt einsteigen und es ist sehr lustig. Er selbst weiß es nämlich besser, ne? In seinem Buch sagt er, wenn ich als Neurowissenschaftler bestimmten Aktivitäten der Großhirnrinde bestimmte Bewusstseinszustände zuordne, dann kann ich dies nur deshalb tun, weil ich Zustände des Denkens, Vorstellens, Erinnerns, Wünschens, Hoffens, der Furcht, des Schmerzens und so weiter, unabhängig von Kenntnissen der Neurowissenschaften aus dem direkten Erleben heraus und bestätigt durch Berichte anderer Personen kenne. Erinnert euch das an die Eingangsargumentation. Da war die Rede von, wir haben einen Prozess vor uns, den kann man nicht trennen. Da kann man die physiologische Grundlage nicht, man kann sie gedanklich trennen, klar, aber rein materiell nicht ablösen von dem, vorstellen und so weiter. Das ist jetzt hier die Auskunft davon. Das weiß er als Neurowissenschaftler, dass er an seinen Neuronen nie und nimmer Gramm-Atom-Gedanken finden wird. Also, was ich vorhin so pathetisch her erzählt habe, über die Freiheit unseres Denkens, ne? Dass wir beim Denken keine Neuronen spüren. Ja, hier ist genau von ihm als Fachmann, hier ist genau das Umgekehrte argumentiert. Hier sagt er, wenn er Neuronen verfolgt, ja, puh, habt ihr keine Vorstellung. Das Pferd findet er da oben nicht, was ich denke. Aber wenn ich sage Pferd, dann kriegt er oben, wenn er gut ist, kriegt er den Abdruck der Geschehnisse, die da passieren. So, und obwohl das so ist, will er als Neurobiologe einsteigen ins Gehirn, die ihn wie der Psychologe nach inneren Antriebskräften suchen und nach Instanzen fahnden Bewusstsein, was noch Gefühl und so weiter, die er dort oben mit Sicherheit nicht findet. Und er weiß, dass er sie oben nicht findet, das sagt er selbst. Er wüsste gar nicht, was das ist, mental, geistig, was er hier oben abgreift, würde man es ihm nicht sagen. Also das ist die Konfusion, die der anrichtet. Wenn der vom Ausgangspunkt des Verhalten, da war der erste Fehler die psychologische Innenperspektive, und dann der zweite Fehler, er als Neurowissenschaftler will Psychologe sein und die Kategorien, die Freud erfunden hat, am Hirn abtasten. Jo, das ist schwierig. So, uiuiui, muss ich mich kurz fassen. Ja, das letzte Absätzlein, bitteschön. So könnte sich durch die Hirnforschung zusammen mit der modernen Biologie ein radikaler Wandel des traditionellen Menschenbilds ergeben. Zuerst wird durch die Evolutionstheorie dem Menschen der Status als Krone der Schöpfung abgesprochen. Dann wird der Geist vom göttlichen Funken zu etwas natürlich-irdischem gemacht. Und schließlich wird das Ich als nützliches Konstrukt entlarvt. Man könnte sich damit trösten, dass auch die Wissenschaft bei allen harten Details in Bildern spricht, mit Realitätskonstrukten hantiert, die prinzipiell wandelbar sind. Allerdings müssen Bilder und Konstrukte der Wissenschaft plausibler sein als andere Welterklärungen wie diejenigen von Philosophen, von Philosophie, Religion oder Aberglaube. Dies kann die Hirnforschung, wenn sie sich mit dem Geist-Hirn-Problem befasst, für sich in Anspruch nehmen. Man kann vieles zu diesem Passus sagen. Ich will einfach nur eins auf eins raus. Die ganze Anstrengung, um ein Menschenbild in die Welt zu setzen, eine Deutung zusätzlich zu den anderen, die es auch schon gibt, eine Deutung unseres Tuns und von der auch noch zu sagen, naja, die muss gar nicht richtig sein, die muss nicht objektiv sein, nein, plausibel muss sie sein. Eine Deutung von dem in die Welt zu setzen, was los ist, wenn wir erkennen, wenn wir Wünsche haben, Vorstellungen haben und auch wenn wir uns verhalten, wenn wir was tun. Man muss sagen, wo ist sonst nichts? Einfach, alles bleibt so, wie es ist. An nichts ändert sich was. Und es kommt, soll noch, das ist der Ertrag der Wissenschaft immerhin, ne? Eine radikale Wende, das ist das Großartige. Und jetzt soll man einfach nur noch über eine zusätzliche Deutung mehr verfügen, was mit einem selber los ist. Das war's. Nehmt's mal so. Mehr wollte der nicht. Eine Deutung, ein Menschenbild. Nichts braucht sich zu ändern an dem, was einer tut beim Erkennen oder beim Fühlen, beim praktischen Treiben. Nichts. Wissenschaft reduziert sich selbst als zur unpraktischen Begleitveranstaltung von der Welt. Einfach noch ein Fimmel mehr, wie man sich einen Reim drauf machen kann. Was eigentlich sinnmäßig mit uns los ist, worauf es bei uns rausläuft. Das sagt er in dankenswerter Offenheit. Und das Lustige ist, vergleicht mal diese Sottise eines Naturwissenschaftlers, der von sich sagt, ich möchte gern die Diskussion bereichern mit einem plausiblen Menschenbild, macht euch einen Reim drauf, vergleicht es mal mit dem Konkurrenzangebot vom Ratzinger, vom Kant, macht mal einen Vergleich, was kommt euch plausibler vor? Diesen unobjektiven Pfiffkas, den der in die Welt bringt, ne? Mit seiner Wissenschaft. Wo er sagt, ich bleibe bei Freud und setze dem bloß noch drauf, Freud, du bist mit deinem Optimismus zu weit gegangen. Vergleicht mal diese Sottise, diese Lächerlichkeit mit der Aufregung, die der Mann hervorgerufen hat. Und noch immer, wenn sich bei Spiegel und anderen Zeitungen die Redakteure zusammenreißen und das wollen, gut ist für jede Menge Aufregung. Juristentag hat er wieder rumgenervt vor 2 Wochen. Er hat gemeint, ja, limbisches System, ich, bloßes Artefakt. Und Gehirne kann man nicht wegsperren. Hallo Strafwesen, Schuld, Sühne, alles Kategorien, weg damit. Ja, da lachen sich Juristen heftig in die Hose. Aber gut, der Mann hat Aufregung verursacht und jetzt noch ein letztes Wort zu dieser Aufregung. Und wie man gegen ihn besser nicht argumentieren sollte oder gegen seine These, gegen sein Menschenbild, Mensch, du bist determiniert. Er sagt doch selber zu einem, wie man es auffassen soll. Ne, macht es halt ein Angebot, sich einen Reim drauf zu machen. Freibleibend, unverbindlich, bloßer Deutung. Man soll da besser nicht sagen, oder man soll dem Argument Determination besser nicht das Argument Freiheit entgegenhalten. Man soll besser nicht sagen, hey, du spinnst wohl, ich weiß doch, dass ich frei bin. Das ist unangemessen, weil man soll ihn als Wissenschaftler nehmen und nicht den mit Bezugnahme auf den vorwissenschaftlichen Ausgangspunkt der eigenen Erfahrung, also dass man halt von sich hoffentlich die Erfahrung hat, Herr seiner selbst zu sein. Das soll man dem nicht als selbstverständliche Tatsache der Erfahrung entgegenhalten, weil mit Tatsachen kann man nicht argumentieren. Einer, der das bestreitet, den muss man schon widerlegen. Man kann dem auch nicht schlecht sagen, ich kann doch machen, was ich will. Das ist ein sehr schlechtes Argument. Erstens stimmt's gar nicht. Ich kann nicht machen, was ich will. Absolut nicht. Ich bin den Gesetzmäßigkeiten der gegenständlichen Welt unterworfen, manch anderen auch noch. Über die kann man leider heute überhaupt kein Wort sagen bei dem Thema. Ich bin meinen eigenen Gesetzmäßigkeiten unterworfen. Ich bin Stück Natur. Von wegen, ich kann machen, was ich will. Man soll auch nicht sagen, ich kann ja auch tun und lassen, was ich will. Das ist ein Argument gegen Determinismus. Denn wenn ich etwas lassen kann, ja, was ist das für ein Argument? Ich habe doch gerade einen Grund für etwas zu tun. Dann ist doch der Grund das Argument und nicht der Umstand, dass ich ihn auch wieder wegschmeißen kann. Und warum das insgesamt so schlecht ist, umgekehrt, warum es so große Aufregung verursacht hat, wenn einer wie Roth und seine Jünger mit dem Determinismus kommen, gibt es ein Zitat von einem Philosophen: Wie will man mit Aussagen aus der Welt des Seienden die Welt des Sollens aus den Angeln heben? Da merkt er, der macht sich für Freiheit stark. Der sagt, ein Naturwissenschaftler will uns von A bis Z des Menschen Natur als die Natürlichkeit des Menschen erklären. Also der macht dieses Quid pro Quo. Geist ist Natur, übersteigt Natur nicht, war sein Argument. Dann sagt er, das kann ja nicht sein. Ich weiß doch, als Philosoph, als Kantianer, weiß ich, Mensch, Freiheit des Menschen, das ist die Welt des Sollens. Und jetzt kommt das Ding, ja, wie kann einer mit Aussagen aus der Welt des Seienden, er nimmt ihn als Naturwissenschaftler. Also wir haben hier kein Stückchen Naturwissenschaft gemacht, wir waren mit der Naturwissenschaft schnell fertig. Die war hier, kam sie stellenweise ein bisschen vor, um deutlich zu machen, wie ein Naturwissenschaftler seine Wissenschaft als Instrument hernimmt, eine Weltanschauungsdiskussion zu bereichern. Das Kausalitätsverhältnis einzuführen und umzudrehen gegen die Geistesphilosophie und so zu. Ne? Das war hier, damit war sie drin und war sie gleich wieder draußen. Das nimmt er so ganz fundamental als naturwissenschaftliche Aussage und sagt, ja, wie willst denn du gegen die Welt des Sollens einrennen, wo das Menschen wahre Freiheit drin ist? Ja, und da merkt man dann, was in diesem Wert Freiheit alles steckt. Ne? Also einer argumentiert gegen den Deterministen mit dem Hinweis, dass Menschen wahre Determiniertheit liegt darin, den Bestimmungsgründen des Sollens Rechnung zu tragen. Also das ist hier in diesem philosophisch verseuchten Viertel üblich, dieser Gedanke. Sittlichkeit heißt das Argument. Da hast du deine Pflichten, da ist deine wahre Bestimmung. Und das ist als Gegenargument gegen, also diese Argumentation der Freiheit gegen Determinismus, das ist schon lustig. Auch da werden lauter regulative, vorausgesetzte Regulative der freien Willensbetätigung als Argument bemüht, den Willen in seiner Freiheit hochzuschätzen. Das ist das Pfäffische an diesen Dingen. So, jetzt halte ich die Schnauze und dann haben wir noch 10 Minuten Zeit, Bücher zu kaufen und Fragen zu stellen und Antworten zu erfinden. Ihr könnt aufwerfen, was auch sachfremd, Mensch-Tier-Vergleiche und so. Da kann ich noch im Anschluss an das vorgelesene Engels-Zitat mit der Ameise, ne? Macht euch das auch mal so klar. Gibt ja das große Rätsel, haben Affen Intelligenz, ne? Muss man sich einmischen? Ja, macht man sich halt irgendwie kundig, was man sich liest, sein Buch. Aber wir studieren Affen im Labor und in den Käfigen. Wir beobachten die. Umgekehrtes ward noch nicht gesehen. Also so würde ich mir das klar machen. Und auch mit Engels zu sagen, wir werden nie rauskriegen, wie der Affe denkt. Wie dem die Bananenstaude, die leider weit von seinem Käfig entfernt ist, vorkommt. Wir sollen uns aber, sagt der Engels auch, darüber den Kopf nicht zerbrechen. Er macht Phänomene, die er aus der Geisteskrankheit kennt. Dass es sowas gibt. Wie geht das? Dass es, sagen wir mal so, den Nachteil gibt, wegen der